Sind wir live? Ja, ich glaube schon. Hi zusammen. Wir sind live, okay. Hallo zusammen, willkommen aus Smalltalkers. Ich bin Leonitz. Ich bin Gustavo. Ich bin Dennis. Und unser Gast? Sally! Sorry, ich habe zu früh angefangen. Ich dachte, da kommt nichts mehr dazwischen. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Na, es funktioniert alles. Alles gut. Alles klar, perfekt. Danke, Sally, dass du für uns Zeit gefunden hast. Unser heutiges Thema ist der schon ziemlich bekannte Film von Oliver Stone über Putin unter dem Titel Putins Interviews. Der lief letzte Woche auf dem Kabelsender Showtime in Amerika, ist mittlerweile auch auf YouTube auf Englisch und auf Russisch mit den englischen Untertiteln vorhanden. Und den kann man, der besteht aus 4 Folgen und alle 4 Folgen kann man momentan noch auf YouTube ziemlich locker sehen. Der Film wird diese Woche auch auf Channel One, auf dem staatlichen russischen Fernsehsender, gezeigt. Naja, auf jeden Fall schlägt der Film große Wellen und deswegen möchten wir den auch kurz besprechen, vor allem weil ich und Dennis aus Russland kommen und ein bisschen sich mit dem Thema auskennen. Genau. Wollt ihr noch kurz zum Anfang dazu sagen oder fangen wir an? Nö, also ich kann einfach nur erstmal danke, Sally, dass du erstens dabei bist und zweitens, dass du dir den scheinbar alle 4 Stunden reingezogen hast, über die wir uns gleich unterhalten können. Ich glaube nicht, dass das Einfachste war. Von daher auf jeden Fall klasse, dass wir darüber reden können. An alle anderen, wie gesagt, die Folgen sind alle gemirrored. Ihr könnt es nebenbei gucken, ich könnte euch danach gucken. Es ist auf jeden Fall alles mit englischen Untertiteln. Und ich muss sagen, dass der Film ist ein Erlebnis für sich. Es ist schon eine, ich habe keine Worte, um das zu beschreiben. Deswegen steigen wir am besten direkt ein. Gustavo, gibst du uns vielleicht einen kurzen Überblick, wie wir das Ganze kurz strukturieren, damit die Leute folgen können? Einer von euch? Ja, das heißt also, es sind 4 Interviews, wobei das sind eigentlich mehr als 4 Interviews. Das sind zahlreiche Interviews, in denen da Oliver Stone, der berühmte US-amerikanische Filmschaffende, Regisseur und Produzent, den russischen Präsidenten Putin interviewt, und zwar in einem Zeitraum von mehreren Jahren. Man sieht sogar dann auch, wie Putin auch in diesen Aufnahmen altert. Das heißt also, wir sprechen ja von vielleicht da schon, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, es geht um ein Jahrzehnt Interviews. Das Ganze ist so strukturiert, es sind dann 4 Hauptelemente. Gustavo, kurz, ich wollte nur sagen, er hat im Laufe der 2 Jahre den interviewt, von okay. 2014 bis 2017. In Ordnung, das heißt, es ist dann in 4 Hauptelementen gegliedert. Es gibt ein erstes Element, das ist das Element Putin und sein Aufstieg. Das heißt also seine Biografie, wie er dann anfängt als ein kleiner Gymnasiast in St. Petersburg, der sich selbst mit Judo diszipliniert, dann direkt nach seinem Studium in St. Petersburg der Rechtswissenschaften zum KGB kommt und über das KGB, er hielt sich dann zwischenzeitlich dann auch in der DDR auf, deswegen spricht er auch ziemlich gut Deutsch. Und wie er dann über das KGB dann im Rahmen des Zerfalls der Sowjetunion, ohne dass er selbst erwartet, von Boris Jelzin entdeckt wird und als politische Figur, als sein Nachfolger aufgebaut wird. Das ist das erste Hauptelement. Das zweite Element, das geht dann chronologisch vor, das ist dann Putin und die Krisen, die er bewältigen muss als bereits amtierender Präsident. Tschetschenien zum Beispiel, seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die NATO-Osterweiterung und so weiter und so fort. Dann ein drittes Hauptelement, das ist Putin im Zenit seiner Macht. Putin, der jetzt nicht nur regiert, sondern auch sein Amt mit Spaß verknüpft, in Anführungszeichen. Er fängt dann an, das wird dann zumindest mit Oliver Stone dann auch gezeigt, er nimmt das etwas legerer, er setzt zwischenzeitlich auch aus, das heißt, er ist nicht durchgehend Präsident, sondern übergibt das Präsidialamt auch eine Zeit lang einen anderen, das ist Medvedev, soweit ich mich erinnere, der dann auch zwischenzeitlich Präsident geworden ist. Und er trainiert dann Eishockey für die Winterspiele in Sochi und so weiter und so fort. Der letzte Teil, das letzte Element der vier Elemente, die Oliver Stone konzipiert hat, das ist Putin und die aufkommenden geopolitischen Gefahren und die Rolle Russlands in dieser neuen Welt. Das heißt also, die Wahl in den Vereinigten Staaten, die Vorwürfe an ihn und die russische Regierung, die US-Präsidentschaftswahlen gehackt zu haben, dann die Situation in Syrien, der Kriegsfall Georgien, als er dann auch zwischenzeitlich dann auch die abchasischen und südossetischen Separatisten gegen Saakaschwili, also Saakaschwili, den georgischen Präsidenten damals unterstützte und sogar in georgisches Staatsgebiet einmarschierte, der Ukraine-Konflikt und die Annexion der Krim. Das sind die vier Hauptelemente. Es gibt natürlich dann auch einen roten Faden, das ist natürlich Putin selbst und seine Biografie bzw. seine Präsidentschaft. Nun, welchen Schwerpunkt wollt ihr denn zuerst besprechen? Wollt ihr zuerst die Geopolitik besprechen oder seinen Aufstieg zur Macht? Ich glaube, vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir einfach Folge für Folge durchgehen, oder was meinst du, Leo? Ja, ich glaube auch, dass der Film ist sowieso chronologisch aufgebaut und das wäre am einfachsten. Willst du was sagen, Sally? Vielleicht erstmal zum Film oder allgemein, wie du es in der Einstellung war? Also sag mal so, ich fand die Dokumentation, also weil du am Anfang gemeint hast, danke, dass du dich da so durchgekämpft hast oder so. Nee, ich finde es übelst interessant, weil ich meine, so Geopolitik, alles Mögliche interessiert mich halt übelst. Und von wem kann man nicht mehr erfahren als von den Lenkern selber. Was ich persönlich schwierig fand bei dem Film war, dass ich nicht alle Fakten wusste. Wenn er zum Beispiel, sage ich mal, über die Ukraine-Krise gesprochen hat. Ich will jetzt nicht hier die Chronologie wegnehmen oder so, aber nur als Beispiel, dass er dann gesagt hat, ja, das war verfassungswidrig und nach der dritten Wahl, das war verfassungswidrig von der Orangenen Revolution. Und dann daraufhin hat er halt auf der Prämisse hat er seine ganze Argumentation begründet. Und ich weiß das halt nicht hundertprozentig. Und ich denke mir auch so im Nachhinein, hat er jetzt recht? Oder sind jetzt wirklich alle, die in den westlichen Demokratien leben, hassen ihn einfach? Also irgendwas ist da komisch gewesen. Also auf einige Sachen können wir auf jeden Fall eingehen. Also ich glaube, Leo hat zum Beispiel ein paar Fallacies schon in der ersten Folge gefunden. Von daher, wir können da einfach direkt einsteigen und dann gucken einfach mal, wenn danach noch Zwischenfragen sind, einfach reinpacken. Aber gehen wir erstmal die erste Folge durch. Das Kennenlernen von Putin, das Begrüßen, das sich gegenseitige Beschnuppern und dann halt der Werdegang von Putin, der, ich sag mal so, ich leite es schon mal ein, einige Lücken aufwies. Leo, du darfst übernehmen. Ja, genau. Die erste Folge habe ich faktisch, hört ihr mich? Alles gut? Okay, weil ich die erste Folge habe ich faktisch am schwächsten gefunden, weil da offensichtlich faktische Lücken gibt und, sag ich mal so, verdrehende Informationen oder die Geschichte, vor allem was Putins Biografie in den 90ern angeht, weil im Film wird es so gezeigt, dass er bei KGB war, Ende der 80er ist er zurückgetreten, weil er mit der Politik der Sowjetunion, mit der Gorbatschow-Politik nicht einverstanden war und dann bum bum bum und dann ist er nach Moskau gekommen, nach Moskau umgezogen und dann quasi da Karriere aufgebaut, so und es sieht so aus, als ob er tatsächlich quasi so eine Karrierist war und wollte Präsident werden und hat diese Karriere dann so und hat dieses Ziel erreicht, so sozusagen. Aber warte mal, wollte er Präsident werden? Er hat doch gesagt, er wurde am Anfang, hat er ja abgelehnt. Ja, ich gebe dir recht, er hat es abgelehnt, aber er wird da schon ein bisschen als Karrierist dargestellt, sodass er da eine Karriere gemacht hat und die Spitze dieser Karriere war die Präsidentschaft, weißt du? Es war eigentlich nicht so. Ich habe auch auf unserem Kanal schon ein Video über Putin gemacht, über seine Karriere weil das ist auch so ein Narrativ von Putin in der Innenpolitik. Es gab diese bösen, die 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dann, also während der Zeit von Jelzin, das war super chaotisch, Chaos, schrecklich, Hölle. Und dann ist Putin gekommen und hat alle gerettet und seitdem ist Russland wieder in der Macht. Es gibt sogar diese Wendewendung, vom Skalieren, wie sagt man das auf Deutsch richtig? Ja, quasi, eigentlich from rags to riches, was du sagen willst. Es ist zwar nicht deutsch, aber so von wegen, dass er von unten komplett, oder meinst du, dass Russland vom... dass Russland quasi auf den Knien, also so tief war schon auf den Knien gelegen hat und Putin hat ihr quasi von den Knien aufgeholfen, er hat Russland aufgerichtet mit seinen Händen. Genau, das ist im Prinzip diese, also was Trump mit Make America Great Again meint, fast 1:1. Und da muss man halt sagen, in den 90er war Putin der stellvertretende Bürgermeister in St. Petersburg. Damals in der ersten Hälfte von den 90er, zwischen 91 und glaube ich 96 oder 95. Und Dennis, magst du... der Bürgermeister zur Zeit war Anatoly Sobchak und er war der Demokrat. Er war damals der Leiter von Perestroika und war wirklich so ein Demokrat und liberal und war Anhänger von Jelzin damals. Und Putin war in seinem Team und hat im Prinzip diese Politik quasi durchgesetzt, diese liberale, schreckliche, liberale demokratische Politik, die jetzt beschrieben wird. Damals muss man auch sagen, damals war St. Petersburg so wie Chicago in den 30er Jahren in den USA. War eine Gangsterstadt. Es gibt sogar Serien und Filme unter dem Titel Gangster St. Petersburg. Und da war so komplette Verschmelzung der Gangster und der Behörden. Das gab sogar Untersuchungen, dass Putin im Kontakt mit den Gangstern war, weil er Gangster war, aber nur weil alle damals so waren. Also das war so komplette Korruption und er musste dann mit Gangstern zu tun haben, musste mit ihnen verhandeln. Er war auch für das Außen, für die wirtschaftliche Außenpolitik zuständig. Das heißt, er hat diese ganze Metall und sonst nach Ausland verkauft aus St. Petersburg. Im Prinzip, was jetzt zum Beispiel komplett als Korruption dargestellt wird. Im Sinne, ja, diese bösen Gangster haben die Mutter Russland halt komplett verkauft. Das hat Putin damals gemacht. Und als Sobchak die Wahlen verloren hat, 95 oder 96, bin ich mir nicht sicher, und Putin war damals der Chef von seinem Wahlkampf. Und als sie den Wahlkampf verloren haben, musste Putin dann nach Moskau, weil er in St. Petersburg keinen Fuß fassen konnte, weil der Nachfolger von Sobchak der Gegner war, der Feind von Sobchak war und von Putin auch. Und da musste er nach Moskau und in Moskau hat er bei FSB, glaube ich, angefangen oder relativ schnell und dann zum FSB-Chef geworden, auch unter der Leitung von Jelzin, von dem schrecklichen Jelzin. Musste dann auch Jelzin bei ein paar innenpolitischen Sachen unterstützen, sehr, sehr kontrovers. Zum Beispiel hat er die Videoaufnahmen von Attorney, von so quasi Bundesattorney oder das, was auf Englisch ist. Er hat die Video... Generalstaatsanwalt. Genau. Die Videoaufnahmen von Generalstaatsanwalt in der Sauna veröffentlicht oder er hat die gekriegt und dann veröffentlicht lassen und hat dadurch gezeigt, dass er loyal ist, Jelzin loyal ist. Und als Jelzin 99 nach dem Nachfolger auf der Suche nach Nachfolger war, wurden da mehrere Kandidaten getestet. Und im Endeffekt haben sie sich entschieden, Putin zum Nachfolger zu machen. Quasi, das war quasi Casting. Und das war so Casting von den Nachfolgern. Und Putin hat da super gestimmt, weil er einerseits quasi aus KGB kommt und hatte diese militärische, maskulinische Seite in sich. Gleichzeitig war aus dem Team von Sobchak und liberal und das hat bei ihm im Prinzip alles gestimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist absolut falsch und unwahr und faktisch unwahr, dass Putin sozusagen in den 90ern nichts zu tun hatte. Er war Teil dieses Systems. Und ihm soll jetzt... Leo, eine kurze Unterbrechung. Ich glaube, dass Jelzin auch eines mit kalkulieren musste, nämlich, dass wer auch immer sein Nachfolger war, Jelzin war sich darüber im Klaren, dass er nicht allzu lange zu leben hatte. Er war schwer krank, war ein schwerer Alkoholiker. Er konnte kaum noch das Amt ausüben. Und er wusste, dass die Situation in Russland wirtschaftlich, politisch, sozial komplett entgleist ist. Er brauchte zugleich aber auch jemanden, der im Kaukasus aufräumt. Und ich glaube, dass er bei seinem Nachfolger jemanden suchte, den es charakterlich zutraut und auch genug Führungsqualität aufwies, um vielleicht auch besonders im Kaukasus einen Zerfall der Russischen Föderation aufzuhalten. Denn es hätte auch sich komplett anders entwickeln können, wenn Russland politisch und militärisch im Kaukasus gescheitert wäre. Und die große erste Bewährungsprobe für Jelzin als russischer Präsident war im Grunde genommen der zweite Tschetschenienkrieg. Und ich denke, dass er in Russland eine enorm große Popularität erlangen konnte, weil er wusste, wie dieser Krieg zu führen ist, aus der Sicht der Russen. Natürlich ist Krieg, also der Krieg war natürlich fatal. Es gab eine Unmenge an zivilen Opfern. Es weitete sich aus, nicht nur auf Tschetschenien, sondern auch auf Nachbarrepubliken innerhalb der Russischen Föderation, wie Dagestan und Ingushetien und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass viele Russen einfach sagten, das ist der Wendepunkt. Das ist der Mann, der Russland wieder in die richtige Richtung lenken könnte. Und ich glaube, dass der Tschetschenienkrieg der ausschlaggebende Punkt gewesen ist. Ja. Oder siehst du das anders? Nee, ich sehe das absolut. Du hast recht, es ist richtig. Ich rede nur von der Narrativ vom Film, wie es im Film gezeigt wird. Im Film wird so gezeigt, dass es gab so eine schreckliche 90er Jahre, mit denen Putin nichts zu tun hatte und er hat damals, und in der Zeit war er, keine Ahnung, irgendwo. Wo war er? Aber Vorsicht, Leo, im Film, also in der Dokumentation lässt Oliver Stone, auch wenn er explizit oft nichts dazu sagt, sehr stark auch Bilder sprechen. Das ist auch der Stil von Stone. Und du siehst dann auch in diesem ersten Hauptteil der Dokumentation, immer wieder dann auch diese Bilder von umfallenden Jelzin. Von Jelzin, der von Bill Clinton ausgelacht wird. Viele interpretieren das so, als würde Bill Clinton mit Jelzin lachen, aber er lacht auch über ihn. Und diese Bilder haben einen enormen Symbolcharakter, denke ich, auch in Europa, in den USA und ganz besonders in Russland gehabt. Das heißt, Russland fühlte sich nicht ernst genommen, Jelzin war nicht Herr der Lage und Oliver Stone kritisiert nicht auf einer verbalen Art und Weise die Regierungszeit von Jelzin. Er lässt stattdessen aber ganz klar Bilder sprechen, finde ich. Nee, ich gebe dir recht, ich rede nur von der Biografie von Putin. Im Film wurde Personen wie Sobchak gar nicht erwähnt, so dass es bei den Leuten, die vom Thema nicht so viel wissen, ganz falsches Gefühl entsteht. Weil es ist nicht so, dass Putin da irgendwie in den 90er gegen dieses böse Regime war von Jelzin. Er war Teil davon und hatte nichts dagegen und hat davon auch profitiert, weil er Behörde war. Und das, was jetzt, das geht vor allem um die Innenpolitik, weil in der Russland heutzutage gibt es diese Narrative, es gab schreckliche 90er und dann kommt der Putin und hat alle gerettet. Das ist, oder? Es waren aber schreckliche 90er für die Russen und für Russland. Es waren schreckliche 90er, die Sowjetunion zerfallen. Die Perestroika gescheitert. Jelzin-Therapie. Ja, also es waren schreckliche 90er für Russland. Und Jelzin war nicht Herr der Lage. Es kommt dann auch noch hinzu, dass sich diese Oligarchen langsam als die tatsächliche Macht in Russland etablieren. Und das, was du ansprichst, Jelzin hat ganz klar offensichtlich auch am Anfang seiner politischen Laufbahn sehr viel mit diesen Oligarchen zu tun gehabt. Da ihr beide euch besser auskennt, ich denke, denn darauf willst du auch hinaus. Du hast es bisher nicht explizit angesprochen, aber es geht dir um die Oligarchen, denke ich. Und ich denke, vielleicht damit wir uns alle ein Bild verschaffen können, vor allem ihr beide, du und Dennis als Insider, erklär uns mal bitte, was versteht ein Russe unter Oligarch? Denn man spricht auch oft von Oligarchen, aber ich denke, vielen ist nicht ganz bewusst, was das eigentlich für Russland bedeutet. Also Oligarch, da muss man unterscheiden. Das, was Oligarch in den 90ern war, waren die ehemaligen Mitglieder der Kommunistischen Partei, die Anfang 90er oder Mitte 90er einen großen Teil vom sowjetischen Eigentum, so wie Fabriken oder Staatswerke oder also Fabriken und so weiter, privatisiert, vom Staat bekommen haben, quasi im Laufe der Privatisierung. Und dieser Prozess war super ungerecht und super korrupt und das gestehen alle ein, einerseits, weil natürlich Leute so korrupt waren, andererseits, weil die Regeln auch korrupt waren. Das ist auch so ein Dilemma. Viele haben keine Regeln verletzt, weil die Regeln an sich schon ungerecht waren. Aber und diese Leute, die dann wollten dann in der zweiten Hälfte der 90er tatsächlich die Macht haben und wollten an der Regierung teilnehmen. Einige von ihnen waren sogar Mitglieder der Regierung. Und diese Leute wurden dann als Oligarchen bezeichnet. So eine große Geschäftsleute, die zum größten Teil einfach ihr Vermögen von der Privatisierung gekriegt haben. Und die wurden und werden immer noch von den Leuten, von der Bevölkerung sehr stark gehasst. Genau, das Problem ist, dass heutzutage, zur Zeit von Putin und im System von Putin, gibt es auch Oligarchen, aber das ist schon andere Leute. Da sind einfach Putins Freunde oder Bekannte, die an den quasi, das ist ein halb privat, halb staatlichen Unternehmen beteiligt sind oder solche Unternehmen leiten. Und die werden eigentlich nicht als Oligarchen bezeichnet. Die werden in der Narrative, im Fernsehen eher als, ja, sag mal so, große, verantwortliche Geschäftsleute geschildert. In Russland, jedoch nicht im Ausland. Im europäischen Ausland ist es so, dass der Terminus des Oligarchen nach wie vor Verwendung findet. Das heißt, man unterscheidet nicht in Bezug auch auf die temporäre Entwicklung und die Präsidentschaft von Putin im Vergleich zur Präsidentschaft von Jelzin in Russland. Man benutzt nach wie vor diesen Begriff des Oligarchen und man spricht dann auch, man setzt das gleich ein wenig auch mit mafiösen Strukturen. Und man hat auch das Gefühl, zum Beispiel in der Wahrnehmung in Nordamerika und in Europa, dass dieser Begriff des Oligarchen dazu dient, klar darzustellen, dass Russland zwar nicht in dem Maße wie in dieser Umwandlungsphase nach dem Zerfall der Sowjetunion unter Jelzin in den 90ern, aber doch etwas in abgeschwächter Form nach wie vor ein Staat ist, der sehr stark mafiöse Strukturen in seiner Führung aufweist. Und Putin wird nicht nur als Präsident verstanden. Das ist ja die Polemik, die immer wieder die Vereinigten Staaten insbesondere verwenden und die entsprechenden Medien, aber auch hier in Westeuropa. Putin sozusagen als Capo di tutti capi. Und als sozusagen als Chef einer mafiösen Organisation, ich überspitze jetzt ganz bewusst, aber worauf ich hinaus will, ist, dass vielleicht aus einer internen russischen Perspektive dieser Begriff sich geändert hat oder die Wahrnehmung derer, die zum engeren Machtkreis von Putin zählen, im Vergleich zu dem, was Boris Jelzin als Machtkreis, als engeren Zirkel aufwies. Aber in der Auffassung außerhalb Russlands hat sich da, glaube ich, nichts geändert. Das heißt also, siehst du denn einen qualitativen Unterschied oder erkennst du Strukturen, die genauso geartet sind wie in den 90ern? Ich darf aber kurz, bevor wir antworten, könntest du bitte deine Kamera ein bisschen verschieben? Das Flackern verursacht uns allen Kopfschmerzen. Ja, irgendwie flackert es immer noch. Ich weiß nicht, was da los ist. Na ja, gut. Vielleicht Licht ausmachen. Ich muss das Periskop ausmachen. Gustavo, der alte Raver. Oh, okay, ja, gut, Herr Leo, du kannst ja antworten. Naja, ich meine, in der Welt, glaube ich, werden alle oder in Europa oder in der westlichen Welt werden im Prinzip alle reichen Russen als Oligarchen bezeichnet. Im Prinzip, das ist schon so quasi so ein Klischee. Ich glaube, für mich so eine klassische Oligarche sind solche Leute wie Abramowitsch, oder? Ja, oder? Ja, würde ich auch sagen. Es kommt natürlich, die Leute unterscheiden auch, glaube ich, auch, wie sie das Geld verdient haben. Ich glaube quasi, wenn man mit null angefangen hat und dann richtig reich geworden ist, dann zählen die Leute es komischerweise nicht mal als Oligarch, egal wie weit man da es geschafft hat. Ja, ich glaube, bei Oligarchen ist das Wichtigste nicht, dass sie reich sind, sondern dass sie ungerecht reich sind. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Thema, dass sie im Prinzip nichts selbst aufgebaut haben, sondern einfach das sowjetische Vermögen privatisiert haben und dann weiter ausnutzen und damit Geld verdienen. Also, aber ich meine, sollen wir jetzt nicht langsam auch, weil das war sicherlich einer der Hauptaspekte vom ersten Teil, aber vielleicht sollten wir uns langsam auch zum zweiten Teil vorarbeiten. Ja, und den entsprechenden Schwerpunkten. Darf ich nur ganz kurz was einfügen? Klar. Zu seiner Geschichte. Und zwar, was ich ganz interessant fand, und Leonid hat ja schon gemeint, dass es da ziemlicher Blödsinn war, was da teilweise erzählt wurde. Aber wir haben letztendlich einen Mann, der halt als Arbeiterkind in der Sowjetunion sich hochgearbeitet hat, zu einer Intelligenzia, im Militär war, und das Militär war ja eigentlich schon, hatte schon Prestige, sage ich mal, der Sowjetunion, und dann sozusagen das höchste Amt des Landes, was danach kommt, ist ja jetzt egal, das ist halt wirklich diese typische Geschichte, diese aufrechtzuerhalten, finde ich schon total interessant, und es gibt ja auch noch andere Interviews mit Putin, und es kommt auch immer wieder die gleiche Geschichte, wie halt in so einem Plattenwohnung gewohnt hat. Und ich glaube, das hat auch viel mit der Mentalität einfach der Leute zu tun, weil sie halt sehen, da ist einer von uns, der die gleiche Scheiße erlebt hat, der sich durch Arbeit und Fleiß hochgearbeitet hat, und der muss ja auch klug sein, weil der hat ja studiert und so weiter. Und jetzt ist er unser Ministerpräsident. Und naja, das Ding ist, wo du sagst, oh, der hat im Plattenbau gelebt. Wer hat nicht im Plattenbau gelebt? Ja, klar. Aber er erwähnt es halt immer, weißt? Oder beziehungsweise er wird auch immer drauf angesprochen. Weißt du, es wird nicht darauf belastet. Ist komisch, ich habe so viele Interviews mit dem gehört. Und ich meine, es gibt viele Interviews mit denen über Jahre, fast Jahrzehnte verteilt, weißt? Und man hört immer das mit dem Plattenbau. Weißt, das ist so, als ob das so ganz wichtig wäre. Und wie du halt sagst, werden da nicht gelebt. Aber warum erzählt man das dann extra? Weißt du, wie ich meine? Weil diese Rags to Riches oder beziehungsweise vom Tellerwäscher zum Millionär oder Staatsoberhaupt sich nun mal besser verkauft, ganz einfach. Das ist Putin ist ein großartiger Redner sich herum. Er inszeniert sich perfekt. Ja, klar, aber vor allem in dem Kontext, weil, wie er schon erwähnt hat, weil er sozusagen das Land wieder aufgebaut hat. Und wer kann das wohl am besten, also das ist, so deute ich das, einer, der die Scheiße selber miterlebt hat und jetzt überträgt er sein persönliches Leben auf die Nation. Jein, das Ding ist halt, er ist ja aber auch ein riesiger Opportunist und er hatte... Er inszeniert sich ja so. Ja, klar, aber vergiss nicht, da wird ich auch Leo dazu sagen können, er hat auch sehr viel Glück gehabt, was den Erfolg Russlands hat. Er hat halt das Glück gehabt, dass er zu dem Zeitpunkt Ministerpräsident war, als es mit Russland aufwärts ging. Und der normale Mensch sagt, ja, Kausalität und so weiter. Putin wird Minister und dem Land geht's gut. Putin war dran schuld. Beziehungsweise Putin hat zu verantworten. Ich will kurz dazu sagen, man muss halt nicht vergessen, also weil Sowjetunion oder Zusammenbruch von der Sowjetunion war eine Revolution. Und Revolution nach der Revolution oder während der Revolution entstehen ganz viele Möglichkeiten, ja, auch Karrieremöglichkeiten, berufliche Möglichkeiten, weil das alte System bricht zusammen und es entsteht was Neues und deswegen gibt es dann Möglichkeit, an diesem neuen teilzunehmen. Und in der Sowjetenzeit, da muss man sagen, ja, ich gebe dir recht, die Sowjetunion war ein sozialistisches Land und das war vielleicht ein Vorteil von der Sowjetunion, dass diese sozialen Aufzüge schon relativ gut oder irgendwie funktioniert haben, sodass so wirklich ein Junge aus einer armen Familie tatsächlich an der Uni studieren durfte und konnte. Er war Russe, das muss man auch nicht vergessen. Wäre Jude gewesen, wäre es schwieriger gewesen, aber er war Russe. Und er hat tatsächlich an der Uni studiert. Da muss man auch verstehen, er hat Jura studiert. Jura in der Sowjetunion ist nicht Jura in Amerika. Es war super stark ideologisch geprägt und so weiter. Und dann hat er einen Platz bei KGB gekriegt, nicht im Militär, KGB, das war also Geheimdienst, Verfassungsschutz im Prinzip. Ach so. Genau, und dann hat er einen Platz in der DDR gekriegt und war dann quasi Spion in der DDR in den 80ern. Es war schon Karriere, aber es war keine wahnsinnige Karriere. Und dieser Karrieresprung hat Putin dank dem Zusammenbruch der Sowjetunion bekommen. Weil dann hat er wirklich einen Platz bei Sobchak gekriegt und dann dank Sobchak ist er wirklich, er war der stellvertretende Bürgermeister von der zweitgrößten Stadt Russlands. Es war schon nicht schlecht. Ja, es ist natürlich kein Präsident, aber es war schon nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass er in der Sowjetunion diese Möglichkeit gehabt hätte. Und dann in den 90ern, das war super turbulent. Klar, es war chaotisch, aber es war gleichzeitig auch, da gab es viele Möglichkeiten, weil es beim Chaos gibt es diese Möglichkeiten. Und er ist nach Moskau gekommen und dann nach 2 Jahren war er schon Chef von FSB. Das heißt, es ist, ja, klar, es ist eine super Karriere, aber es ist, da muss man noch die Konditionen und die Zeit einschätzen, während der das stattgefunden hat. Das ist ein bisschen zum Thema. Mal ganz kurze Frage, war erst beim KGB, also KGB ist ja Sowjetunion und FSB ist Russland, oder? FSB ist der Nachfolger von KGB. Genau. Das heißt, aber der KGB war ja dem sowjetischen Militär unterstellt. Und das Nein, KGB war der Partei unterstellt. Aha. In der Sowjetunion hatte die Partei die Hauptmacht. Und alles, Armee, KGB und alles, war der Partei unterstellt. Weil die Partei, deswegen hat sich Sowjetunion zusammengebrochen, als die Partei, die kommunistische Partei, die Macht verloren hat. Weil das ganze Land wurde ideologisch aufgebaut. Weil das war, die Idee vom Land war der Aufbau vom Kommunismus. sobald es darauf verzichtet wurde, hat das ganze Land das, den Sinn verloren. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht kurz noch eine Frage, bevor wir zum zweiten Teil kommen, weil das mich ehrlich gesagt interessiert teilweise. Ihr habt es ja vorhin angesprochen, und du hast ja auch vorhin angesprochen, dass Putin kam und wirtschaftlich wurde es besser. Und so wird es ja immer verkauft. Witzigerweise höre ich das auch ganz oft unter Putin-Fans hier in Deutschland, die einfach so eine Statistik zeigen, wie das BIP wächst und dann zeigen halt, wann Putin an die Macht gekommen ist, mehr oder weniger, oder regiert hat. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber warum kann man nicht sagen, dass es eine Kausalität ist? Ja, man kann sagen, ja, ich meine, der Hauptgrund des Wachstums war natürlich zwei Hauptgründe. Der erste Grund war der Aufstieg des Ölpreises, weil Russland ist der, im Prinzip besteht die Haupt, ich glaube, zu mehr als Hälfte der Wirtschaft von Russen besteht aus Öl, ja, es ist Öl und Gas und Metalle ein bisschen. Und alles andere ist auch Teil von, und alles wird drum herum aufgebaut. Das andere Business ist im Prinzip wird um diesen Kern aufgebaut, weil im Prinzip geht es um Öl, ja. Wenn Öl verkauft wird, gibt es im Land Geld. Wenn Öl nicht verkauft wird, gibt es kein Geld. Und erster Grund und zweiter Grund waren die liberal-wirtschaftlichen Reformen, die Jelzin gemacht hat in den 90ern. Weil, ja klar, es war super schwierig damals und alle Reformen sind super schwierig und super chaotisch und für viele Leute war es wirklich schlimm. Aber wenn man dann das im Prinzip in der geschichtlichen Perspektive betrachtet, hat es dazu geführt, dass diese Reformen, vor allem Privatvermögen, Business, freier Markt, das hat dazu geführt, dass es in den Nulljahren die Wirtschaft tatsächlich mit dem angefangen hat zu wachsen. Also kann man halt davon ausgehen, dass wirtschaftliche Reformen, die brauchen halt eine Weile, bis sie mal kommen. Und er kam halt in dem Moment, als es gerade angefangen hat, besser zu werden, aufgrund dieser Reform, die die Jahre davor beschlossen haben. Genau, absolut, ja. Ja, genau, das war also letztendlich hat quasi Jelzin den Baum gepflanzt und als die Früchte dann kamen, kam Putin an die Macht und sagte, seht euch die geilen Früchte an. Ha! Also, und das wird bis heute verkauft. Also wir haben das momentane Jahr und die Leute glauben es immer noch. Also, ne? Aber merkst du selbst auch Unterhaltung mit deinen Freunden, dass komischerweise das immer noch vorhanden ist, dieses Denken. Ja, und im Film wird darüber kein Wort gesagt, wirklich kein Wort. Deswegen habe ich die erste Folge am schlimmsten gefunden, weil über andere Folgen kann man diskutieren, weil da ging es die ganze Zeit um die Außenpolitik und Außenpolitik ist immer so ein Thema, wo wirklich zwei Perspektiven gibt. Und man kann das so betrachten oder jenes anderes betrachten. Aber wenn es um die Innenpolitik geht, ist das natürlich absolut Putins Propaganda, dieser Film. Diese Narrative wird im russischen Fernsehen oder wirklich in der Öffentlichkeit immer noch ein bisschen in Russland verkauft. Und es funktioniert auch, wie wir sehen, in Europa und so weiter. Dennis, kommen wir zur zweiten Folge oder wollen wir noch was dazu sagen? Habt ihr noch was? Also ich glaube, wir haben tatsächlich genug zur ersten Folge, weil es ging ja wirklich nur um seinen Werdegang und so weiter. Ob er jetzt quasi wirklich kein Präsident werden wollte, sei mal dahingestellt. Ich glaube, darüber gibt es keine geschichtlichen Aufzeichnungen. Ich glaube, da können wir weder beweisen noch, noch das Gegenteil beweisen. Ja, ich will kurz, aber das hat mich, gut, dass du das erwähnt hast. Ich finde das sehr interessant, was er gesagt hat. Weil eigentlich habe ich darüber viel gelesen, dass Putin dann Angst um seine Familie hat und sich selbst. Aber das habe ich zum ersten Mal von ihm selbst gehört. Und ich glaube, das begründet ganz gut, warum er immer noch an der Macht ist. Ich glaube, er hat einfach Angst, dass er einfach hat Angst um sich selbst und um die Familie dass er wirklich verfolgt werden könnte, wenn er kein Präsident würde, oder? Seht ihr anders? Kann sehr gut sein. Die Sache ist halt auch, das sage ich den Leuten halt immer, Putin, es gibt eine Jugendorganisation auch unter Putin. Es gibt jüngere Leute in der Partei und so weiter. Das heißt, wenn die Leute jetzt schon Schiss vor Putin haben, müssen sie Angst vor der Person haben, die Putin irgendwann vom Thron stürzt, wenn er nicht freiwillig geht. Denn diese Person muss dann in Anführungszeichen härter sein als Putin. Und auch gerade so, soweit ich es mitbekomme, was so in Russland Stimmung ist, ist für die meisten für viele junge Russen, Putin zum Beispiel auch nicht radikal genug. Der ist denn zu soft. Sie würden quasi eine viel härtere Linie fahren, als er es tun würde. Also ist vielleicht was dran, ja. Ja, okay. Ja, ich meinte eher seine persönliche Motivation, warum er immer noch an der Macht hat, weil er wirklich bis, ja, ich glaube, Macht ist sowieso Drogen und das kann man nicht so einfach aufgeben. Aber zweiter Grund ist einfach Angst um sich selbst und um die Zukunft. Dass er hat zum Beispiel gesehen, was mit Gaddafi passiert ist und mit allen anderen Staatsoberhaupten. Und das war, glaube ich, eine gute, das war schon, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum er dann 2012 wieder Präsident wurde. Weil das Schicksal der von Gaddafi hat auf ihn auf jeden Fall Eindruck gemacht. Also. Ja, das ist die Frage. Was, ich meine, können wir direkt an den ganzen Raum weitergehen. Was glaubt ihr, wird Putin freiwillig gehen, wird irgendwann sagen, jo, ist genug, oder glaubt ihr, er wird es durchziehen bis zum Sturz? Also ich habe zunächst das Gefühl, dass er sich von einem System nähert, in dem sozusagen der Mächtigste das Sagen hat. Und das System, was er sich aufgebaut hat, tituliert oder, sage ich mal, impliziert eigentlich, dass er eigentlich keinen Grund hat, freiwillig gehen zu wollen, außer er setzt einen übelst loyalen Nachfolger rein, weil dann könnte ja einer kommen und den einfach platt machen, weißt? Und ich meine, was teilweise mit Politikern und Journalisten und was auch immer in Russland passiert ist, sogar im Ausland, wir wissen das ja alle, hier mit radioaktiver Vergiftung und sowas. Und das ist halt ein Problem, aber das hat er sich selbst gemacht. Interessant wird es halt zu sehen, aber ich glaube nicht, dass er das bis zum Ende durchziehen kann, bis er halt stirbt, weil er dann auch zugibt, dass es halt doch irgendwie eine Diktatur ist. Also muss er sich irgendjemanden richtig Loyales ranzüchten. Ja, das ist die Frage, ob das passiert. Ich meine, wir haben es mit... Oh ja, das ist die Stelle mit Medvedev, die wir sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, Leo. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war großartig. Und zwar hat Putin wirklich gesagt, ja, ne, dann war ich halt nicht mehr Präsident, dann war es Medvedev. Und egal, was die westlichen Medien sagen, also ich paraphrasiere jetzt, er hat komplett autonom gehandelt. Er war komplett sein eigener Herr. Und wir dachten dann so, also, yeah, großartig. Dass da Stone zum Beispiel nicht nachgefragt hat, an der Stelle hat mich auch schon gewundert, muss ich sagen. Leo, was sagst du? Ganz kurz, ich muss da generell sagen zu der Doku, ich fand die schon gut, also so für mich persönlich, aber es waren halt diese Softball-Questions. Also für Englisch, was heißt das eigentlich, Softball-Fragen. Also man stellt ganz einfache Fragen, man hakt nicht nach und das war's halt. Man ist nicht skeptisch und weißt du, und drückt nicht so auf den Punkt, in dem er einen eigentlich zurecht kritisieren sollte, wie das, genau. Als es um die Homosexuellen ging. Genau, das ist so eine Sache, das habe ich mir nämlich auch gesagt, von wegen, warum hat man nicht, bei der ersten Folge dachte ich mir, okay, er will sich nicht verscherzen, weil das Ding ist ja in the long run und dann wird er kritischer gegen Ende, weil, einfach nur weil, ne, jetzt hat er sich angefreundet mit Putin, die erste Folge war für mich so eine Kennenlernphase, aber wie gesagt, dass er da bei der Medvedev-Sache nicht wenigstens mit der Stirn gerunzelt hat, das hat mich schon ein bisschen gestört, ich dachte mir, come on. Ja, aber ich denke, das ist vielleicht nicht so leicht. Das, was Stone macht, zeitgleich zum Interview, ist indirekt auch immer eine Selbstkritik in Bezug auch auf die Politik der Vereinigten Staaten. Und das hat er mit den Gesprächen bei Chavez gemacht, genauso über Fidel Castro. Das heißt, jedes Mal, wenn er mit seiner solchen dubiosen politischen Figur außerhalb der, sagen wir mal, der NATO, ja, also des Nordatlantischen Bundes, ob es Kuba ist, Venezuela oder Russland führt, ist es auch so, dass immer eine Kritik an die Vereinigten Staaten permanent mitschwingt. Und das, was er vielleicht indirekt auch immer zu sagen versucht, und er treibt auch Putin ständig in diese Ecke. Er versucht ja Putin. Putin versucht sich ja permanent dagegen zu wehren, dass Stone ihn immer wieder damit konfrontiert, aber die NSA hat es gemacht, aber die CIA hat es gemacht und es war Bush und es ist Clinton und es ist, das heißt, er hat immer wieder versucht, Putin dazu zu drängen, sich negativ über die US-amerikanische Geopolitik zu äußern. Und Putin hat sich dennoch sehr dezent verhalten. Es ging sogar so weit, dass an einer bestimmten Stelle sogar Stone darüber lacht, dass Putin über den gesamten Zeitraum, über alle Interviews, über diesen sehr langen Zeitraum, in dem er Putin interviewt hat, Putin nach wie vor die USA kontinuierlich, zumindest im Diskurs, sehr vorsichtig behandelt und immer von den US-amerikanischen Partnern oder amerikanischen Partnern spricht und sich immer wieder dagegen sträubt, sich auf das Spiel von Stone einzulassen, dann doch zu sagen, ja, du hast recht, es ist die CIA, es ist die NSA, es war Bush, es war Obama, es war Clinton. Und das macht Stone kontinuierlich mit allen seinen Gesprächspartnern, wenn es um solche politischen Diskussionen oder Interviews geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, einhaken, jetzt wo du es die ganze Zeit das erwähnt hast, dachte ich mir irgendwie, was wäre, wenn Michael Moore das Interview geführt hätte? Ich glaube, dann gäbe es, glaube ich, nur noch America-Bashing. Aber die Antwort darauf ist ganz simpel. Putin ist ein absoluter Vollprofi. Er ist ein Diplomat und er weiß ganz genau, dass diese Doku von allen Amerikanern gesehen wird. Und er wird sich niemals als Buhmann aufspielen. Von daher. Also das Diplomat... ja, was heißt Diplomat? Das heißt, er weiß, wann er was, wann er was sagen soll. Er weiß, er hat dieses diplomatische Training. Er hat Selbstkontrolle, wie Putin schon. Putin ist KGBist. Das, weißt du, das war, wie er spricht, die Art der Kommunikation, das ist klassische KGB-Art. So sprechen sie. Sie sprechen mit jedem genau so, wie der Partner von ihnen erwartet. Das ist so eine Technik. Ich das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen oder so, aber für mich ist ein Diplomat eigentlich, ich will jetzt auch nicht zu sehr, Dennis, so auf diese so Wortscheiß oder so kleinig wirken, also sorry, aber ich kann mich noch erinnern, als er bei dieser einen Pressekonferenz diesen, ich glaube, französischen Journalisten irgendwie irgendwas gesagt hat mit, ja, gehen Sie da in die Klinik und dann werden Sie beschnitten oder sowas. Putin ist wirklich die Anti-Person von einem Diplomaten. Ich gebe es zu, ich ziehe es zurück. Weißt, auf jeden Fall hat er, ich sag mal so, ein diplomatisches Gefühl und er weiß, wann er, wie er was zu sagen hat, wenn es seine Agenda nützt. Genau, und was er auch richtig, richtig geil macht, ist, Sachen zu relativieren, weil bei dem ist es wirklich eine Kunst. Und es gibt auch Leute, die relativieren einfach nur, aber er relativiert es und begründet es ja auch noch. Weißt du, ja, wir haben das und das und weil böses Amerika. Wir haben das und das und das nur wegen Amerika. Ja, die sind böse. Ja, wegen denen gibt es da unten die Taliban und das waren ihre Schuld. Blablabla bla, bla, und so weiter und so fort. Ja, aber Sally, das macht er eigentlich nur, weil Stone ihm faktisch immer diese Vorlagen gibt. Stone erwähnt. Ja, klar, chronologisch gesehen schon. Und in dem Punkt muss man halt nachhaken und das kreide ich halt dem Stone an. Er hat nie wirklich nachgehakt. Weißt du, zum Beispiel, als er so gemeint hat, ja, die CIA und Amerika sind schuld an Taliban. Und so, ja, wodurch haben die sich denn erst radikalisiert? Gegen wen haben die denn gekämpft? Wer ist denn in Afghanistan zuerst reingegangen, du Vollidiot? Weißt du, hä? Und jetzt ist nur Amerika daran schuld, dass die Taliban so groß geworden sind? Weißt du, wie ich meine? Also, hä? Weißt du, ja, es ist... sagen wir es mal so. Stone hat es ja, was macht Stone eigentlich? Stone sieht dann plötzlich jetzt als eine Möglichkeit, denn Afghanistan fällt in verschiedenen Kontexten in den Gesprächen mal wieder auf. Zum einen Zerfall der Sowjetunion, dann auch zugleich dann auch das Ende des Kalten Krieges, dann aber auch das Aufkommen des radikalen Islams oder des politischen Islams, mit den Mujahedin, die dann faktisch die Vorläufer sind von all diesen ganzen Phänomenen in der Region, also der Taliban, beziehungsweise vielleicht dann auch Al-Qaida und den IS. Und dass da ein Anknüpfungspunkt geschaffen wird, sodass dann letztlich sich so ein Kreis schließt und dann Putin als Vorlage die Möglichkeit kriegt zu sagen, ja, aber jetzt kooperieren wir. Und Oliver Stone setzt immer wieder dieses Bild, fügt immer wieder dieses Bild hinein, in dem zum Beispiel US-amerikanische Präsidenten wie Clinton oder George W. Bush, dass sie immer wieder eingefügt werden von Stone mit Bildern und Zitaten, der Kalte Krieg sei vorbei. Und um auf den Busch zu klopfen und zu sehen, inwiefern Kooperationsmöglichkeiten bestehen, wie Putin das handhabt. Und Putin geht in diesem Kontext, das macht er sehr häufig, das scheint ihn persönlich auch sehr verletzt zu haben, auf das Thema dieses Abwehrschirms gegen nukleare Raketen. Putin lenkt das immer wieder auf dieses Thema in den beiden ersten Episoden der Dokumentation. Das ist so sein Hauptanliegen. Russland wird umkreist. Das heißt also, die NATO-Osterweiterung und er sagt dann auch, also das, was Putin auch indirekt sagt, ist durch die NATO-Osterweiterung, das zeigt sich dann auch exemplarisch, das verknüpft auch sehr geschickt mit diesem Abwehrschirm gegen Nuklearraketen, den die NATO unter der Leitung der USA dann auch in Europa einrichten oder einrichten wollten. Ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich schon geschehen ist oder noch geschieht, dass er dann sagt, die Osteuropäer haben wieder ihre Souveränität aufgegeben. Die Osteuropäer haben aus Angst vor der Sowjetunion, die es nicht mehr gibt, diese Angst auf Russland projiziert und lassen sich dann von den Vereinigten Staaten vereinnahmen und die NATO als Verlust der Souveränität, als sei es so eine Art neuer Warschauer Pakt für Länder wie Polen, für das Baltikum, für Tschechien und so weiter und so fort. Das heißt also, Oliver Stone setzt auch eine Agenda, gibt dann Putin einen gewissen Freiraum, lässt Putin dann auch explizit sich auch zu diesem Thema dieser Raketenabwehr dann äußern, aber Stone lässt sich auch nicht davon abbringen, Themen so zu setzen, dass Putin diese Vorlagen hat und er will einfach nur sehen, ob Putin sie versenkt oder nicht. Und das macht er über die gesamten Interviews, über alle vier Hauptelemente, ist das so ein roter Faden im Diskurs von Stone. Deswegen weiche ich auch nicht von meiner Ansicht ab, dass Stone hauptsächlich, wenn er Leute wie Chavez, Fidel Castro in Kuba, beziehungsweise jetzt Putin in Russland interviewt, sich dann auch die Frage stellt, und das ist etwas, was unterschwellig immer mitschwingt, sind die Vereinigten Staaten Mitverursacher? Und damit, also wir, weil er sieht sich ja dann auch, er ist ja auch ein Vietnam-Veteran, er ist jetzt kein Hasser seines eigenen Landes. Also er bezeichnet sich hier und da gelegentlich dann auch vorsichtig dennoch als Patriot. Und er fragt sich dann auch, das ist dieser rote Faden, deswegen geht er wahrscheinlich zu Chavez, zu Castro, zu Putin. Er will wissen, inwiefern haben wir diese Persönlichkeiten durch unsere Außenpolitik mit verursacht. Putin selbst als Effekt US-amerikanischer Außenpolitik. Das gleiche bei Hugo Chavez und bei Fidel Castro. Das heißt, welche Eigenverantwortung haben wir als USA, also aus der Sicht von Stone, dass Putin überhaupt nicht nur diese Politik führt, sondern dass Putin als Figur, so wie wir ihn heute wahrnehmen und so wie wir ihn heute verstehen, überhaupt existiert. Ja, ich meine, ich will kurz ein bisschen organisatorisch sagen, jetzt besprechen wir, glaube ich, schon die zweite Folge, ja, weil es in der zweiten Folge geht um die Nulljahre Bush und Nuklearwaffen und so weiter, ja, oder? Ja. Aber dennoch, also gut, wir können auch der Chronologie weiter folgen, können uns dann auch, also wir haben im Grunde genommen schon das erste Kapitel abgearbeitet, sprich sein Weg zur Macht. Dann das zweite Kapitel, seine Bewährungsprobe. Sally sprach dann auch diesen zweiten entscheidenden Punkt, nämlich die Orange Revolution in der Ukraine an. Und Sally, du hast ja auch gesagt, das ist auch richtig. Putin, es gibt ein weiterer Punkt, der, auf den Putin immer wieder auch eingeht, ist das Thema Ukraine. Und da geht er auf die Orange Revolution ein, auf die Annexion der Krim und auch die Situation in Donbass, also den Gebieten der Ukraine, der Ostukraine ein, die hauptsächlich von Russen besiedelt werden, obwohl diese Gebiete zum Staatsgebiet der Ukraine gehören. Und Stone lässt ihn dann auch, weil Stone genau weiß, dass vielleicht das, was die Europäische Union und auch die Vereinigten Staaten und die NATO als Ukraine-Politik verstanden haben, da wird auch gezeigt, wie stark die Vereinigten Staaten Lobbyarbeit dort betreiben, gegen die Interessen Russlands. Da weiß er auch, das ist etwas, da kann ich zünden. Da kann Putin sich nicht beherrschen, da kann er sich nicht zurückhalten. Und das ist so mit dem Thema Ukraine, wie ein kleines Kind, das sich darüber freut, endlich etwas gefunden zu haben, das den Erwachsenen ärgert, sticht dann immer wieder Stone in das Thema Ukraine ein. Orangene Revolution, Krim, Donbass. Und das Thema ist derartig aktuell und ist kratzt derartig an die Außenwirkung Russlands, dass Putin keine andere Wahl hat, als darauf einzugehen. Und das ist so eine der wenigen Themen, bei dem Putin teilweise auch emotional wird. Und wenn ihr wollt, können wir dann auch so ein Thema Ukraine, wenn ihr dazu noch was sagen wollt. Ich finde, das ist einer der spannendsten Aspekte, weil das ist einer der wenigen Punkte, wo Putin tatsächlich sich aus der Deckung wagt. Ja, wie gesagt, das ist ein riesiges Thema. Ich kann ein bisschen was dazu sagen, weil mein Vater aus Ukraine kommt, wurde in Kiew geboren. Und vielleicht machen wir das so, dass ihr Fragen stellt. Vielleicht wundert euch was oder möchtet ihr wissen, ob es tatsächlich so war oder fehlt euch was. Machen wir das so, oder? Ja, okay, dann würde ich gleich mal die erste Frage stellen. Und zwar, so wie er ja gesagt hat, damals bei der Wahl hat, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie hieß der prorussische? Janukowitsch. Ja, genau. Dass der erst gewonnen hat und dann gab es irgendwie beim dritten Wahlgang oder so und der war verfassungswidrig. Und dass er halt impliziert irgendwie, dass sozusagen das Recht in dem Land gebrochen wurde, damit überhaupt diese Revolution zustande kommt. Also stimmt das so? Ja, da muss man nachschauen, genau, aber soweit ich mich erinnere, war es auf jeden Fall, glaube ich, wurde das Verfahren auf jeden Fall eingehalten. Und das größte Problem war Verletzungen in der zweiten Runde. Das war das Hauptargument der orangen Seite, dass da schon etwas vertuscht wurde. Das wird wahrscheinlich sogar im Film erwähnt. Und deswegen wurde diese dritte Runde organisiert. Ja, und natürlich hat Russland das nicht cool gefunden. Aber soweit ich mich erinnere, wurde, dieser neue Jukuschenko, der orange Präsident, ich muss nachschauen, ich habe den Nachnamen vergessen. Juschenko war der Nachname. Ja, Juschenko, genau. Juschenko. Er wurde von Russland und von Putin anerkannt. Und Putin hat sich dann mit ihm getroffen und dann mit der Ministerpräsidentin Timoschenko hat sich Putin auch getroffen. Und damals, ich glaube, diese Rechtswidrigkeit, es war natürlich immer Argument in der russischen Propaganda und im russischen Fernsehen ging es darum. Aber offiziell ging es nie darum, dass es rechtswidrig war. Und da muss ich sagen, da glaube ich, das ist ein bisschen so Vertuschung der Fakten. Das Problem ist, weil in der Ukraine, es ist ein sehr wichtiges Land in Russland, weil es direkt zwischen Europa liegt, zwischen Europa und Russland ist, und das ist aus wirtschaftlichen und aus militärischen Gründen sehr wichtig. Das größte Problem ist, dass Putin davon überzeugt ist, dass diese orange Partei, diese orange Revolution 100%ig von Europa, von der EU und Amerika finanziert wurde. Und das ist das Problem, weil, ja klar, es wurde auf jeden Fall unterstützt und es wurde wahrscheinlich auch finanziell unterstützt oder organisatorisch unterstützt, obwohl ich keine Beweise habe, aber wahrscheinlich schon. Es ist logistisch ist das schon eine schwierige oder komplizierte Sache, so eine Demo langfristig, so monatelang zu organisieren. Aber die Intention, aber in Russland oder im Kopf von Putin sieht es so aus, dass alle Leute, die am dieser Maidan waren, an diesem Platz sind, alle von EU und Amerika bezahlt wurden. So wird es präsentiert. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Leute, die da waren, die waren da ehrlich. Und das war tatsächlich ihre Intention. Natürlich wurde das dann vom Westen benutzt oder unterstützt. Aber man kann nicht sagen, dass diese Revolution wirklich hundertprozentig von Westen organisiert wurde. Das ist auch Quatsch. Ich meine, ich finde es halt auch ein bisschen komisch, wenn er halt irgendwie sagt, oh, da wurde die Souveränität verletzt und sowas. Und dann halt von einem Land, in dem Presse, Meinungsfreiheit und was weiß ich unterdrückt wird und zentral läuft auf eine Machtposition, der man zuzuhören hat. Und dann in dem Nachbarland sogar die gleiche Bevölkerung hat zu 50%. Und dann so tut, als wenn man da keinen Einfluss ausüben würde. Also ich weiß nicht, ich kaufe dem das einfach nicht ab, was er da erzählt. Das hört sich für mich einfach an wie diese gebetsmühlenartig immer wieder diesen Anti-Amerikanismus heraufbeschwört, weißt? Also ich weiß auch nicht. Ich meine, Russland wird ja viel mehr Einfluss haben als Amerika in der Ukraine, weißt? Schon allein geografisch und logistisch gesehen. Ja, ich meine, da muss man auch ein bisschen über die Ukraine sagen. Und Ukraine besteht aus zwei Teilen. Ukraine war früher ein Teil der Sowjetunion. Das war quasi Bundesland der Sowjetunion. Und die besteht strukturell oder demografisch aus zwei Teilen, aus Osten und Westen. Osten ist mentalitätsmäßig anthropologisch ist wirklich Russland. Diese Region war immer Teil von Russland, historisch, und Donbass, und die Leute, die sprechen da alle Russisch und natürlich werden von der russischen Kultur geprägt. Und und Osten und Westen, westliche Ukraine, die war, glaube ich, bis den 30ern, es ist so eine Region, die sehr kurzfristig in Russland war. Das war, glaube ich, Teil von Polen und von Litauen, glaube ich, auch. Nein, also, das war jetzt, es gehörte zum Polen im 17. Jahrhundert. Es gehörte dann aber auch Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Also bis 1918 zu Österreich-Ungarn. Das ist dieser ganze Bereich Galizien, also Lviv oder Lemberg, also dieser westukrainische Bereich, der relativ spät dann auch sowjetisch wurde, beziehungsweise dann auch nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall von Österreich-Ungarn an Russland beziehungsweise in die Sowjetunion ging. Und es gab dann auch immer diesen Konflikt zwischen diesen westlichen Teil der Ukraine, je weiter westlich, umso antirussischer ist es, beziehungsweise auch umso ukrainischer und auch ländlicher, während der Osten, das sind die Industriereviere, das ist ähnlich wie früher im Ruhrgebiet, Donbass, das ist halt Kohle- und Eisenindustrie, und dort hat man dann auch Russen angesiedelt, das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Industrieraum Donbass sind Russen ethnisch und keine Ukrainer. Und gehörten auch über einen viel längeren Zeitraum zum russischen Einflussgebiet oder zum russischen Staatsgebiet, im Gegensatz zum Westen, die zwar Ukrainer waren, aber nie zum russischen Reich, also zur Zeit des Zaren oder des Zarenreiches, beziehungsweise relativ spät erst der Sowjetunion angegliedert worden sind. Genau, und es gab diesen Konflikt zwischen zwei Teilen, weil eine wollte quasi Ukraine werden und ukrainisch, und da ist diese nationale Bewegung sehr stark und war auch stark, auch sogar in der sowjetischen Zeit gab es auch viele ukrainische Nationalisten, die dann quasi gegen Sowjetunion oder gegen Stalin kämpfen wollten und so weiter. Und übrigens, Leo, eines darfst du auf keinen Fall, wenn du die sowjetische Geschichte der Ukraine erwähnst, dann musst du auch auf den, soweit ich weiß, der Terminus auf Ukrainisch ist der Holodomor, also dieser Genozid, verursacht durch die Zwangspolitik. Ja, das ist ganz anderer Fass. Lass uns diesen Fass, es ist ein bisschen anderer Fass. Die Frage ist halt, ich will ein bisschen erklären, was an sich diese Orange Revolution war. Das war im Prinzip der Aufstand von der westlichen Ukraine gegen Russland. Und natürlich wurde diese Bewegung hauptsächlich von der westlichen Ukraine unterstützt und von Kiew als Hauptstadt. Und als Hauptstadt, so eine Metropole, ist Kiew immer so europäisch orientiert. Aber es war nicht so, dass diese Revolution von der ganzen Bevölkerung unterstützt wurde. Es war Aufstand von einem wichtigen Teil der Bevölkerung, aber nicht von aller Bevölkerung. Aber die Tatsache, dass dieser Teil von der EU und oder Amerika bezahlt wurde, hundertprozentig, ist wirklich fraglich. Das will ich einfach erklären, weil das ist der Hauptpunkt von Putin. Er sagt, ja, damals wurde wegen EU und Amerika das Recht in der Ukraine gebrochen und seht ihr, was jetzt ist. So, das will ich ein bisschen erklären und ein bisschen bestreiten. Also ich weiß nicht, ob er explizit jetzt in den Interviews sagt, also wenn wir uns jetzt auf die Interviews mit Stone beschränken, ob er das explizit auch in diesen Interviews so sagt. Das heißt also, dass der Westen diese orangene Revolution und diese innere Konfliktsituation in der Ukraine bewusst hervorgerufen hat. Das sagt er so nicht explizit. Was angedeutet wird, und das macht Stone, und da war ich überrascht, dass er es auch hier nicht per Wahl, sondern hauptsächlich mit Bildern macht. Da ging es auch um die Schützen. Die Personen bei diesen ganzen Versammlungen, die faktisch die Orange Revolution in Kiew beginnen, ist, wie heißt der Maidan-Platz oder wie heißt der Platz in Ukraine, in Kiew? Maidan. Genau, dass dort die Situation eskaliert dann vor allem dadurch, dass es Schützen gibt, die dann auch auf die Menschen schießen. Das heißt, also gezielt Menschen, also Scharfschützen Menschen töten. Und das sind sozusagen die ersten Todesopfer dieser Revolution, die Situation eskalieren lassen. Und das, was ein bisschen, da hackt auch Stone nicht nach, lässt Bilder wirken. Und da ist Putin geschickt, das heißt, er sagt nicht direkt, das waren Saboteure, die diese Revolution durch den Westen verursachen wollten, aber er lässt das dann halt auch ein bisschen durchblicken, dass er der Ansicht war, dass diese Scharfschützen, die diese ersten Todesopfer in Kiew verursachten und damit auch den Erfolg dieser Revolution auslösten, mitunter vielleicht auch Agenten waren einer Macht oder einer Interessensgruppe, die gegen Russland und der damals amtierenden Regierung der Ukraine gerichtet waren. Und das ist so einer der Punkte, wo ich mir sage, vielleicht, also dass Stone das einfach so wirken lässt und so stehen lässt, da hat er sich sehr weit aus dem Fenster gewagt. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich so hätte stehen lassen können, dass es wirklich Agenten sind, denn man könnte es so interpretieren, dass er dann auch so stehen lässt und sagt, okay, das waren tatsächlich Leute aus dem Westen, die gekauft wurden, um gezielt Menschen zu töten, um diese Revolution zum Erfolg zu führen. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, der ganze Film ist, im ganzen Film geht es hauptsächlich um die Perspektive von Putin. Wie wir schon gesagt haben, Stone sehr ungern nach, und deswegen sollte man, glaube ich, diesen Film eher als Meinung von Putin betrachten und dann mit diese Meinung ein bisschen kommentieren oder da Lücken finden und weil das ist natürlich Job. Stoll hat das natürlich nicht gemacht, aber ich weiß nicht, ob es seine Aufgabe war. Er wollte eigentlich Putin reden lassen und ein bisschen das so zu machen, damit die Amerikaner, hauptsächlich Amerikaner, diese Perspektive auch hören könnten. Weil in ihren Medien wird ganz andere Perspektive immer gezeigt. Ja, aber das Problem, ich meine, manchmal gibt es verschiedene Perspektiven, aber manchmal gibt es halt keine andere. Ich meine, Mörder kann ja auch sagen, theoretisch, das war jetzt nicht meine Schuld, weißt du, wie ich meine? Also eine andere Perspektive verleiht dir ja keine moralische Überlegenheit, bloß weißt du, dann geht man ja schon in so einen Relativismus über, finde ich. Und ich glaube, das Schwierige ist halt, und ich glaube, das ist gerade mit so einem Staat überhaupt ganz schwer, dass wenn man zu kritisch ist, wie soll ich sagen, dass man sich dann mehr oder weniger verschließt, beziehungsweise dann wieder diese, aha, du gibst ihm keine Chance auszureden, kommt. Aber wenn man zu nett ist, weißt du, und dann so ein bisschen Softball-Question macht, wie der Stone dann, hat das wieder andererseits seine Probleme. Und ich glaube, es ist halt sehr schwer, den Mittelweg zu finden. Aber manchmal hat er ja nachgehakt. Als das zum Beispiel mit Georgien kam und er dann diesen Einspieler hat laufen lassen, dass der georgische Präsident dann gesagt hat, wir haben nicht zuerst angegriffen, wir haben nur reagiert, weißt? Nachdem Putin davor gesagt hat, ja, die haben uns zuerst angegriffen. Ja, das ist richtig. Also das ist, kommen wir dann langsam zu anderen Themen in der zweiten Folge. Dann gab es ordentlich vieles, worüber man nochmal sprechen könnte. Und zwar diese Beziehung Putin und Stone, so wie du es gerade gesagt hast, es wurde langsam auch in der zweiten Folge so dieses Buddy-Buddy-Ding. Also ich glaube, vielleicht das wäre auch ein wichtiges Thema, was ich unbedingt ansprechen wollte, war Putins Aussage zu Homosexualität in Russland. Das war, glaube ich, das war Folge 2, oder? Ja, nach dem Eishockeyspiel, oder? Das war 3, glaube ich. Nee, ich meine, das war 2. Also ich glaube. Okay, egal. Der Punkt ist jetzt eher irrelevant im Gesamtkontext. Aber das Lustige ist erstmal nach dem Hypermaskulinismus, dann natürlich den Putin von sich selber ja quasi, wie er ihn sich dargestellt hat. Nee, nicht nur, dass er dann noch sagt, er ist irgendwie mit 60 hat er angefangen, da konnte er vorher nicht Eis arbeiten. Man zeigt einfach nur, was für ein krasser Kerl der ist, der alles schafft. Und man wirkt ja auch als besonders männlich in Russland, wenn man halt Eishockey spielt, das ist definitiv ein Zeichen. Und dann geht es halt darum, um die Homosexualität. Und ich meine, was Putin da sagt, ist, Homosexuelle, Volljährige, alles kein Problem, können wir machen, die gibt es bei uns, die haben hohe Ränge. Wir haben kein Problem mit denen. Womit wir ein riesiges Problem haben, ist die homosexuelle Propaganda an Kinder. Denn sobald ein Kind 18 ist, kann er werden, was er will, machen will. Aber bevor er 18 ist, muss er sich diesen Einflüssen entziehen. Und deswegen sind wir gegen homosexuelle Propaganda. Das heißt, eigentlich glaubt er wirklich, dass man schwul werden kann, oder? Es sind ja irgendwie zwei Ebenen. Die eine Ebene, er befriedigt ja dieses traditionelle Weltbild, sage ich mal. Gerade auch die orthodoxe Kirche in Russland selbstverständlich, die übelst konservativ ist. Er befriedigt halt nicht nur mehr oder weniger seine mehrheitlich konservative Bevölkerung. Wie soll ich sagen? Er relativiert auch, was so ein Gesetz halt macht. Was nach diesem Gesetz zum Beispiel passiert ist, als erlassen worden ist. Dass halt Leute teilweise halt Homosexuelle so als vogelfrei gesehen haben, dass auf Pride Parades einfach Leute zu denen hingegangen sind und die verprügelt haben und dann ist halt nichts passiert, weißt? Und darüber wurde halt gar nicht geredet. Er hat halt nur wieder geredet, also dieses typische, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, aber dieses, denk doch an die Kinder, weißt? Denk doch an die Kinder. Oh Gott, denk doch an die Kinder. Ja, es ist dieses Kindervorschieben. Der sagt ja auch, deine Nation, die sich nicht um Kinder kümmert, ist eine verlorene Nation. Wir müssen uns kümmern, dass mehr Kinder kommen. Homosexuelle können keine Kinder haben. Und dann fragt tatsächlich Stone, ja, Moment, aber Homosexuelle können Kinder adoptieren. Und dann meint er, ich glaube, es ist besser, es ist ein Mann und eine Frau. Ich glaube, da kann sich ein Kind am besten entfalten. Aber er hat die Frage ja auch nur ein bisschen relativiert, weißt du? weil er erst gesagt hat, die können ja keine Kinder kriegen, weißt? Und dann musste er ausweichen in, ja okay, aber bei Gleichgeschlechten ist es halt schon besser. Weißt, gerade als er gemeint hat, ja, es gibt ja viele Waisenkinder und so in Russland. Weißt du, sollen die immer noch Waisen bleiben? Soll das jetzt besser sein? Also die Frage hat er nicht gut beantwortet, der Putin. Ja, also was heißt beantwortet? Er hat halt gemerkt, oh fuck, da bin ich jetzt bin ich in eine Falle geraten. Fuck, was ist mit den Waisen? Ja, wie gesagt, Mann und Frau sind besser. Ist halt so. Und dann, ja, wie gesagt, also das zeigt einfach nur, dass er... ich fand es auch ganz, hat er nicht auch noch sich irgendwie, er hat sich auch noch, glaube ich, mit, also so Russland so ein bisschen mit der Antisemitismus-Sache verglichen, im Sinne von, in Russland ist immer alles schuld, es fühlt sich an wie bei Juden, weil früher hat man immer gesagt, so die Juden sind an allem schuld und dasselbe passiert irgendwie Russland. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber das geht so ungefähr wieder in dieselbe Richtung, denn die Opferhaltung ist real bei ihm. Ja, Ich will ein bisschen kurz zu diesem Moment mit Hockey, Eishockey sagen, weil man muss Oliver Stone recht geben, dass er ein paar Momente absichtlich drin gelassen hat, die Putin schon ein bisschen ironisch darstellen. Vor allem bei Eishockey gibt es da Stelle, wo vor dem Spiel trifft sich Stone mit ihm und sagt, ja, ich werde Sie heute beobachten. Und Putin sagt, ja, beobachten reicht es nicht, reicht nicht aus. Sie müssen für mich, wie sagt man, Sie müssen für mich fiebern, Sie müssen mich anfeuern. Ja, weil sonst, warum sind Sie hier? Ja, das und er hat das drin gelassen. Dann gab es ein sehr lustiges Moment, glaube ich, das war Folge 3 oder 4, auf jeden Fall in Sochi, als sie in dieser riesigen Villa war und dann sagt Oliver Stone, hier super schön, Meer und super ruhig und das Haus ist super schön. Und dann sagt Putin, ja, und sehen Sie, dieses Meer, so schwarzes Meer, hier war der Weg von Odyssee, als er auf dem Weg zum goldenen Vlies, oder Vlies heißt es, aus dieser, kennt ihr diese alte griechische? Ja, alles korrekt. Goldene Vlies, das heißt, das stimmt nicht, Odyssee war eine andere Geschichte, das sind zwei unterschiedliche Geschichten, Odyssee von Gomer und goldene Vlies, es ist altgriechischer Mythos, das zeigt einfach, dass Putin nicht so gut ausgebildet ist, als er dargestellt. Ja, genau, also ich klarifiziere nochmal. Es gibt nochmal die Odyssee, die ist von Homer, und dann gibt es Jason und das goldene Vlies ist wieder eine runde Seite. Also zwei. Ja, genau, das ist irgendwas Altgriechisches, weißt du? Da war irgendwas mit alten Griechen und ich habe so. Er zeigt quasi, dass sein Bildungsgrad in dem Bereich ist von jemandem, der so die Rückseite von Büchern liest. Ja, aber Putin sagt das super überzeugt, super sicher. Und Stone sagt, ja, okay, ja, stimmt. Obwohl, ich bin mir sicher, dass Stone weiß, dass es zwei unterschiedliche Geschichten sind. Aber er hat diesen Punkt drin gelassen. Interessantes Moment. Aber das Lustigste, was ich an diesem Film, und das für mich das Interessanteste, was an diesem Film war, war diese Show in diesem Situation Room. Kennt ihr die, als er Putin vor diesem Monitor saß, mit einem General, der ihm berichtet hat, was halt in, das habe ich so lustig gefunden. Und man sieht sogar den Gesichtsausdruck von Oliver Stone so ein bisschen mit so einem Lächeln. Weil das war schon ein bisschen peinlich eigentlich. Das war schon peinlich. Vor allem, als er dann sagt, ja, gut, wie ist denn jetzt die Situation in Latakia? Ja, gut, hier alles in Ordnung, keine Gefechte, Präsident. Und man sieht ja auch, wie sehr auch dieser Offizier darunter gelitten hat. Denn er konnte ja sehen in der Konferenz, dass er ja sich in der Aufnahme befand. Das heißt also, er sah ja Oliver Stone in der Videokonferenz und sah dann auch, wie gedrungen ernst dann Putin dann nachfragte. Gut, richten Sie den General, dass ich es gut finde, dass er mir täglich Bericht erstattet. Also es war schon... Das war tatsächlich der witzigste Moment im Ganzen. Das war so derartig absurd. Aber wie gesagt, das ist für Leute, die Putin ein bisschen verfolgen, das ist nicht das, ich sag mal, das Peinlichste oder das Over the Top, was Putin jemals gebracht hat, also unabhängig von der Doku ist. Putin ist irgendwann an der Küste von Griechenland irgendwo rumgetaucht. Nach 2 Minuten kam er mit einer 1000 Jahre alten Amphore hervor, die er gefunden hat. Also das sind alles Sachen, die passieren dort regelmäßig. Das ist, geil. Also die Leute, ja, ich meine, also es ist er ist schon jemand, der tatsächlich manchmal über die Stränge schlägt. Also man merkt auch, dass er sich oft, dass es ihm schwerfällt, sich zurückzuhalten. Richtig, ja, aber der meiner Meinung nach der lustigste Part war, ich glaube, Folge 2 oder 3, die habe ich zusammengeguckt, deswegen vermische ich das, wo er Putin tatsächlich gebracht hat, seinen Busy Schedule aufzugeben, um mit ihm Dr. Strangelove zu gucken. Die schaut sich dann tatsächlich den Film an. Das ist super. Ja, das ist ein super Moment. Großartiger Moment. Ja. Das war fantastisch. Für alle, die ein bisschen auf dem Schlauch stehen, Dr. Strangelove ist ein etwas älterer Film, der zeigt, was passiert, wenn Amerika und Russland, die Supermächte, jetzt endlich mit Atomwaffen aufeinander gehen. Ist der Film von Stanley Kubrick. Er ist von Stanley Kubrick und in dem Film ging es um Wasserstoffbomben. Ich weiß nicht, ob es Atombomben noch gab oder so, warum die nicht drin waren. Aber er hat quasi gesagt, oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Film für uns, wir müssen den unbedingt gucken. Und es geht halt darum, wie, es ist eine Satire. Es ist Satire, wie Russland und Amerika die gesamte Kalte Kriegssache handeln. Und gegen Ende wird halt gebombt und der Pilot setzt sich halt auf diese Bombe, der komplett durchgedreht ist, und reitet sie wie ein Cowboy. Das, ich glaube, dieses Bild kennt, glaube ich, jeder. Und Putin guckt sich das Ganze an und ich finde es ganz witzig, es gibt da so eine Stelle, da guckt er rüber zu Oliver Stone, ob er gerade guckt, wie er guckt, um quasi den richtigen Gesichtsausdruck aufzusetzen. So von mir, oh ja. Weil ich habe das Gefühl, so, der Film ging ihm komplett am Arsch vorbei, aber er wollte nicht unhöflich sein. So von wegen, so, siehst du, hey, übrigens, jetzt Oliver, guck, ich gucke ihn ganz angestrengt. Ah, lustig, interessant. Der Film ist auch schon über 2 Stunden lang oder so. Das fand ich irgendwie so... Das hat diese ganze Beziehung zwischen Putin und Oliver Stone für mich auf ein komplett neues Level gebracht. Das waren so 2 Jungs und eine Pyjama-Party. Es hatte was sehr Seltsames. Ja, oder was da auch etwas, was mich sehr erstaunt hat. Ich hatte immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das mit zur Show gehört, dass diese neue Religiosität von Putin ein bisschen gespielt ist. Das, was auffiel, er ist ja dann in seiner Residenz, in seiner Datscha, was auch immer das sein soll, so eine Art Camp David à la Russisch, führt dann Oliver Stone durch die Räumlichkeiten. Und da ist ein Raum, das ist faktisch eine komplett mit Ikonen überladene Kapelle. Das heißt also, so eine persönliche Kapelle mit Aberhunderten von Ikonen, die faktisch kein Quadratzentimeter der Wand auslassen. Und jetzt weiß ich nicht, spielt er diese Religiosität oder ist er tatsächlich so religiös? Okay, gut, dann haben wir das Thema erstmal abgedehnt. Kann ich nur ganz kurz was sagen zu den Anti-Homo-Gesetzen? Heute ist der 20. Ja, genau. Heute hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland wegen den anti-homosexuellen Gesetzen nämlich verurteilt. Da haben 3 nämlich geklagt aus Russland, also die natürlich dann abgehauen sind. Und das Gericht hat Russlands Regierung zu einer Entschädigungszahlenerhöhung von fast 50.000 Euro pro Kläger verurteilt. Was macht Russland? Fickt euch. Weißt du, das interessiert die halt nicht. Aber es hat halt das erste Mal, sage ich mal, in einem internationalen Gericht wurde da jetzt Recht gesprochen, sage ich mal, über dieses Gesetz. Ja, aber wie gesagt, daran erkennst du halt die Souveränität und quasi die Macht Russlands als Weltmacht, wo die sagen, es juckt uns nicht. Ist uns halt egal. Was heißt als Weltmacht? Ich meine, die haben da einfach keine Souveränität. Das kann ja auch Albanien sein oder so irgendein anderes Land, weißt. Aber ich meine, das ist ja klar, dass die nichts machen können. Aber jetzt wurde sich juristisch positioniert von Europa über dieses Gesetz, offiziell sozusagen. Es gibt schon... Es ist, wie gesagt, unabhängig von der es ist auf jeden Fall gut, dass das passiert ist, und das ist absolut komplett nachvollziehbar, und die Schwulenrechte in Russland ist eine absolute Katastrophe, beziehungsweise die existieren nicht. Das ist absolut etwas, was angesprochen werden muss. Nur die Sache ist, dadurch, dass die halt keinen Einfluss auf Russland haben, verpufft das Ganze so ein bisschen, und wie gesagt, ich bin da ganz vorsichtig, in so einem leichten Virtue Signaling. Einfach nicht weil eben nichts, es gibt keinen Follow-Through. Weißt du, was ich meine, Sally? Also, ja, klar. Aber ich glaube, gerade so was Staaten und sowas angeht, und das sagt er auch selber, ging es um das ABTM-Abkommen, ABMT-Abkommen, Anti-Ballistic Missile, da sagt er auch, solche Sachen müssen aufs Papier geschrieben werden, weißt, so Abmachungen oder keine Ahnung was. Und du hast recht, ist halt schon Virtue Signaling, aber auf internationaler Ebene hat das halt viel zu sagen, weißt? Ja, was heißt also zu sagen? Die haben dann sozusagen in sich selber, in ihrer Institution, eine Berechtigung dazu, das offiziell zu verurteilen. Weil wenn es ein Politiker macht, ist eine Sache. Wenn es ein Staatsoberhaupt macht, natürlich, aber ist eine Sache. Aber wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte offiziell, der halt für die Menschenrechte komplett in der EU spricht, wirklich für alle stellvertretend, dann ist das halt sozusagen das Größte, was die EU machen kann. Also aufgrund ihrer Verfassung haben die schon kritisiert. Und natürlich über die Folgen, ja, das bockt die nicht, aber wir haben jetzt so einen Stand erreicht, der halt ganz oben ist. Das ist richtig, und das, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, nur leider habe ich das Gefühl, dass damit für Russland eher gezeigt wird, wie machtlos die EU ist oder der Europäische Rat, und das ist ja das, was auch in der im russischen Konsens in Russland ist, so von wegen, die können uns nichts, das sind alles Pussys, und Europa ist sowieso Sodom und Gomorra mittlerweile, buchstäbliches Argument auf der Straße. Ja, genau. Also das heißt, in Russland hat es hatte eine eher gegenteilige Wirkung im Sinne von, guck mal, der gesamte Gerichtshof hat uns verurteilt. Also unabhängig davon ist das auf jeden Fall ein großes Zeichen, und man kann sich nur dahinter stellen. Nur die längerfristige Wirkung wird wahrscheinlich auf sich warten lassen. Ja, das ist, ich will auch ein bisschen was dazu sagen, weil im Gesetz geht es tatsächlich um Schwulenpropaganda unter den Minderjährigen. Das ist immer so ein Argument von westlichen oder auch deutschen Patrioten, wie Hagen Grell zum Beispiel. Sie sagen, ja, es ist alles Propaganda, westliche Propaganda, dass Schwulen keine Rechte in Russland haben. Diese Anti-Schwulen-Gesetze, es geht nur um die Propaganda und den Minderjährigen. Und ich, ja klar, im Gesetz geht es darüber, aber praktisch kann ich sagen, heißt es, dass man einfach über Schwulen, zum Beispiel im Fernsehen, kein Wort sagen darf. Ja, oder auch in der Öffentlichkeit, du hältst Händchen, zwei Männer oder zwei Frauen halten Händchen, und dann kriegst du halt schon diese Geldstrafe, und ich kann mich an dieses... Ich weiß nicht wegen der Geldstrafe, aber du wirst auf jeden Fall verprügelt. Ja, das ist ja eine Sache, aber das Gesetz sagt ja, wenn du dagegen verstößt, dass du eine Geldstrafe bekommst. Und er sagt ja dann auch in seinem Video, das ist auch schon eine Weile her, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich damals drunter kommentiert habe, wie krass er versucht hat, das zu relativieren. Dass er dann irgendwie sagt, ja, das ist ja nur eine Geldstrafe. Wie die im Westen das immer sagen, das stimmt ja gar nicht so, bla bla bla. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Hagen Grell war, ehrlich gesagt. Oder irgendein anderer Rothaariger, keine Ahnung. Irgendein anderer Ire da. Aber auf jeden Fall, es ist halt, was willst du denn da relativieren? Weißt du, hallo, da sind Menschen. Und wir haben jetzt für diese Menschen gesetzt, dass sie sich nicht öffentlich zeigen dürfen in ihrer Identität. Selbst Hallo? Hallo, Sally, du bist weg? Ich höre Sally auch nicht. Okay, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er sagen wollte, wie beschissen das finde, und dass man es auf keinen Fall relativieren kann, weil es halt Menschen sind, denen die Rechte entzogen werden, womit er komplett recht hat. Klar, es werden Menschen zweiter Klasse. Das gibt gar keine Argumentation. Ja, Nein, im Prinzip, das, was Schulenrechte angeht, glaube ich, ist das fast allen außer Hagen-Grill die Lage klar. Ich will kurz noch kurz einen anderen Punkt besprechen. Und zwar, ich habe gerade einen Artikel gefunden. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo Putin, Oliver Stone, ein auf Handy zeigt, wie er so eine Livestream aus Syrien? Erinnert ihr euch an die Stelle? Ja, ja, klar, er zeigt ihm halt diese Sache. Und wie gesagt, wir waren schon mal vor, es wird ein wundervolles Stück. Also passt genau auf, es ist großartig. Ich habe, Dennis, kannst du das den Link jetzt auf dem Monitor zeigen? Kann ich zeigen, aber der ist auf Russisch. Ja, aber das Video, das Twitter-Video unten. Achso, du meinst. Sie können das kommentieren, genau. Zeig mal. Warte mal ganz kurz, ich mache das eben, ja. Warte, ich mache das Video eben groß, damit man es halt direkt sieht. Aber du kannst es schon mal sagen. Genau, da gibt es eine Stelle, wo Putin und Oliver Stone auf Handy zeigt, dass er so eine Livestream aus Syrien hat. Er kann einfach live sehen, wie russische Flugzeuge Terroristen Bomben werfen. Sieht super aus, super fortgeschritten. Und heute wurde im Netz festgestellt, oder von den Leuten im Netz, im Internet festgestellt, dass es eigentlich Aufnahme, amerikanische Aufnahme aus 2009, und da wird eigentlich gezeigt, wie ein amerikanischer Hubschrauber Apache Taliben in Afghanistan 2009 Bomben wirft. Genau, hier ist die Aufnahme, ich muss sprechen, damit man es quasi im Bild bleibt. Genau. Die Aufnahme ist Apache-Helikopter, der gerade die Taliban bombt. Das hat nichts mit Russland zu tun. Genau, da unten gibt es einen Link auf Twitter, wo tatsächlich gezeigt wird, gleichzeitig, also das wird halt gezeigt von der CIT. Ja, seht ihr das? Ja, genau, das hier. So, genau, das ist es. Und da zeigt er gerade, wie er gerade das Video ist. Und er zeigt buchstäblich dieses Video. Es ist halt wirklich. Genau, ja. Und dieser amerikanische, das Video wird neu synchronisiert mit russischen Stimmen. Und diese russischen Stimmen sind die Stimmen von Soldaten oder von so einer ostukrainischen Separatisten aus Ukraine anscheinend, wie sie und aus so einer Aufnahme aus einem Kampf in Donetsk. Das heißt, das ist alles Fake. Ich weiß noch nicht, ob es hundertprozentig ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es tatsächlich Fake ist. Mhm. So eine lustige Sache am Rande. Und ich bin mir sicher, dass später auch so eine komische Sachen dann auch gefunden werden. Ist das nur der Anfang? Genau. Wissen wir, kommt Stanley zurück? Oder? Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt gerade auf Twitter geschrieben. Er hat es gesehen, also wird er wahrscheinlich gleich versuchen reinzukommen. Vielleicht ist Rechner abgestürzt oder so. Genau, kann sein. Genau. Wollen wir noch Ukraine besprechen? Vielleicht Bush? Die Erweiterung von NATO, oder kommen wir zum Trump? Ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt über 2 und 3 schon lange gesprochen. Ich würde tatsächlich ich meine, vielleicht sollten wir auch ein paar Sätze zum Einsatz in Syrien. Magst du probieren, ob deine Kamera wieder geht, Star? Ist jetzt wieder dunkel und so, ne? Die Sonne geht unter. Aber genau, Einsatz in Syrien, da hatten wir gerade noch Thema. Wir warten noch mal ganz kurz, ob Sally jetzt irgendwie reinkommt. Tja. Gustavo, willst du dann über Syrien reden? Hallo, Gustavo? Ist Gustavo auch da? Gustavo, hörst du uns? Ja, irgendwie wird einer nach dem anderen fliegt gerade raus. Was ist denn da los? Ich glaube, das ist KGB. Ja, genau. Ah, je. Was ist denn los? Warte kurz. Jetzt muss ich Gustavo kurz anschreiben. Jetzt wird's lustig. Oh, Sally ist wieder da. Oh, sorry, ja. Wurde gehackt. Ach so, ich dachte, du hast geragequittet wegen Putin. Ja. Scheiß Putin! Scheiß Smalltalkers! Nee, nee. Hast du mitgekriegt, diese lustige Sache mit Fake-Videoaufnahme auf Putins Handy? Du warst gerade weg, als wir darüber geredet haben. Ich habe erst halt gerade Internet und Gustavo ist auch nicht da? Ja, Gustavo ist auch irgendwie weg. Also ich sag dir ganz schnell, auf jeden Fall, Putin hat ein Video gezeigt, wie quasi auf seinem Handy, wie seine Armee gerade Syrien bombt. In Wirklichkeit war das ein YouTube-Video, wie ein Apache-Helikopter die Taliban im Jahr 2000 irgendwas gebombt hat. Und das wurde gerade, es wurde erst jetzt gerade quasi die Original-Footage gefunden und geht jetzt ein bisschen viral im russischen Netz. Nochmal, er hat ein Video gezeigt, wie russische Helikopter? Auf seinem Handy angeblich hat er gezeigt, guck mal, ich zeige euch gerade Footage von, wie gerade Syrien von unseren russischen Soldaten bombardiert wird. Ja. Das war aber eine Footage von 2000 von einem US-Apache-Helikopter, der auf Taliban gebombt hat. 2009. Ja. Synchronisiert von den Russen in der Ukraine. Aus Donetsk. Warum macht er dann so einen dummen Fehler, hä? Vielleicht, weil er nicht dachte, dass man es so klein in der Kamera erkennt. Wir wissen es nicht. Es gibt absolut keinen Grund. Aber wie ich dir erzählt habe, Putin inszeniert sich selber auch gerne mit sehr vielen, sehr dummen, sehr offensichtlichen Sachen. Nee, Moment. Was heißt Fehler? Ich glaube, er dachte, es ist richtig. Es geht eher um Fehler von seinen Mitarbeitern. Achso, du denkst, deine Mitarbeiter haben Scheiße gebaut. Ja, natürlich haben sie Scheiße gebaut. Ja klar, der beschafft sich ja selber nicht die Information, der hat ja seine Leute um sich geholt, von denen er halt, natürlich, klar, du musst dich auf die verlassen, da ist jetzt bestimmt ein Kopf gerollt, muss ich sagen. Also jetzt nicht sprichwörtlich, aber ja, der wurde jetzt, oder die wurde jetzt degradiert wahrscheinlich. Kann sehr gut, ist sogar sehr möglich, ja. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, ja, tatsächlich. Aber ja, das ist, das zeigt einfach, dass eigentlich die Macht von Russen und von russischen Geheimdiensten schon ein bisschen überschätzt und verteufelt wird, meiner Meinung nach, weil so mächtig sind sie nicht. Und so könnten wir vielleicht zum nächsten Thema kommen, vielleicht das spannendste Thema heutzutage, Trump und Russland. Ja. Yep. Weil das, genau. Denn in Folge 4 fängt direkt an, Oliver Stone aus irgendeinem Grund mit richtig fetten Eiern sagt, warum haben sie unsere Wahl gehackt? Und was auch schon so krass war. Und Putin sagt, nö, haben wir nicht. Wir waren es nicht. Also, er war es nicht. Ja, ich meine, ganz ehrlich, diese ganze, wer hat wen gehackt und bla bla bla. Ich meine, guck mal, es muss den Leuten, und das sage ich auch den Leuten, die gerade zuschauen, das muss einfach klar sein. Ich meine, es gibt ja gerade in Politikwissenschaften diese Theorie des Realismus. Und ich sage das jetzt mal ganz salopp, die sagt einfach, dass da, wo man sich Macht holen kann und Macht ausbreiten kann, Einfluss nehmen kann, da macht man das auch. Und jedes Land versucht ein anderes Land, gerade online, weil es einfach möglich ist, irgendwie zu manipulieren, Sachen rauszufinden. Das macht China heißt es ja, in Deutschland. Das macht Deutschland wahrscheinlich genauso in anderen Ländern. Das haben die ja auch in der Türkei gemacht mit dem BND und so weiter. Kam halt nur nicht so groß in der Presse an. Das macht jeder. Und ich bin mir persönlich auch sicher, dass das auch die USA in Russland macht, Russland in den USA macht. Und wenn das dann halt irgendwie rauskommt, denke ich mir halt so, ach was. Also es muss einfach mal bei den Leuten ankommen, jeder macht das. Das ist einfach ein Fakt. Naja, die Frage ist, glaube ich, ob jeder macht und es ist klar, dass diese Informationen über Hillary Clinton wahrscheinlich durch russische Hacker veröffentlicht wurde, oder russische Hacker haben Assange damit auf jeden Fall geholfen. Es geht darum, momentan, ob es tatsächlich das entscheidende Faktor war. Weil es geht immer, die Russen haben unsere Wahlen gehackt und jetzt haben sie Trump. Darum geht's. Das ist die Narrative, weißt du? Darum geht's momentan, dass wirklich Russen haben tatsächlich Trump genommen und zum Präsidenten gemacht. Das ist die Narrative, die gerade in der Presse und überall verbreitet wird. Genau, und dagegen, da steuert halt Putin dagegen und sagt, pass auf, erstens, Hillary Clinton war kacke, die wollten nicht, und Trump hat einen, ich zitiere Putin, oder ich paraphrasiere Putin, einen großartigen Wahlkampf geführt, im Sinne von, er hat gesehen, Russland ist, USA ist nun mal ein erzkonservatives Land, und er hat ganz genau gesehen, wen muss ich ansprechen, wie, dass die mich wählen. Ja, er hat die Popular Vote verloren, aber er hat quasi die richtigen US-Bundesstaaten gewonnen, um Präsident zu werden. Das heißt, er war einfach nur ein guter Taktiker. Das ist die Aussage von Putin. Genauso wie, nur weil jetzt eine russische IP gefunden wurde, heißt es nicht, dass es von der Regierung oder von Russland war. Denn Überraschung, IPs kann man ändern. Ja, aber ich meine, selbst, weißt du, Putin sagt ja selber, ich glaube, bevor diese ganze Sache mit dem Hacken und so kommt, sagt er selber, die Politiker ändern sich und wechseln in Amerika, aber die Politik bleibt die gleiche. Und die russische Administration um Putin rum, die ist ja auch nicht dumm. Ja, selbst wenn Trump gesagt hat, wir mischen uns nicht ein, bla bla bla. Das ist ja auch nicht so, dass Putin so denkt, aha, jetzt müssen wir den unterstützen. Ich glaube, wenn sie einen Grund hatten, eher Trump zu unterstützen, dann nur, weil sie wussten, dass Clinton schon in dem Apparat ist, die Kontakte hat, übelst kompetent ist und, sage ich mal, ein viel ernstzunehmender Gegner ist. Aber wie wir ja auch in der Realität gesehen haben, was hat dann Trump dann in Syrien gemacht? Erstmal den einen Flughafen, der angeblich irgendwie diese Chemieangriffe durchgeführt hat, erstmal zerbombt, obwohl er ein paar Monate gesagt hat, wir mischen uns da nicht ein. Ich will mit Russland gut auskommen, wenn's klappt. Versteht ihr, was ich meine? Das Narrativ, was dann halt irgendwie von Linken kommt, das hört sich für mich ein bisschen an wie der Red Scare, oder beziehungsweise der zweite Red Scare während des Kalten Krieges, als halt gerade die Konservativen Russland so als Feindbild gesehen haben. Jetzt ist es bei den Demokraten der Fall. Also ist halt komisch irgendwie, wie die Feindbilder eigentlich von verschiedenen Ideologen irgendwie übernommen werden können. Ja, aber ich meine, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass für Russland ist auf jeden Fall Trump von Vorteil gewesen ist, was das angeht. Wir wissen nicht, wie das Ganze funktioniert. Also, Leo und ich haben ja die Theorie. Dass aber inwiefern ist er besser? Ich weiß nicht. Ja, alle reden, aber wie besser? Was hat er bisher für Russen gut gemacht? Nein, im Sinne von, so wie Sally es gesagt hat, dass er quasi, dass Clinton halt ein viel gefährlicherer Gegner war und in diesem Apparat schon drin ist, während Trump sich quasi noch hineinfinden muss. Aber Leo und ich hatten ja auch tatsächlich diese Theorie, dass es mit Trump und Putin genauso sein wird mit George Bush und Putin. Sie werden sich privat wunderbar verstehen. Aber sie werden komplett unterschiedliche Politiken fahren. Ja, aber er hat ja auch, es kam ja auch dann ein Ausschnitt, als Trump gesagt hat, ich werde wahrscheinlich nicht persönlich gut mit Putin auskommen, aber ich will's wenigstens, weißt? Es ist halt nicht so, wie es oft dargestellt wird, dass Trump immer, als ob er immer sagt, ja, ich will unbedingt gut mit ihm auskommen. Aber er hat das im Wahlkampf gesagt und im Wahlkampf hat er wirklich mit Versprechen um sich rumgeworfen. Ich glaube, wenn wir dann einfach, er ist schon seit wirklich, wie viel, 150 Tagen im Amt und wir sehen, er ist momentan von allen, von der Presse und von der Regierung, von dem Establishment so gebunden, seine Hände sind so gebunden, dass er jetzt wirklich sich nicht leisten kann, überhaupt irgendwas Positives gegenüber Russland zu machen, weil er wird jetzt schon als russischer Spion abgestempelt. Und stell dir vor, was wird dann, keine Ahnung, New York Times schreiben, wenn er jetzt zumindest etwas Positives über Russland sagt oder gegenüber Russland macht. Deswegen ja, finde ich das. Und ich denke mir persönlich immer, weißt du, wir sind auch nur irgendwie so vier Typen, die gerade einen Livestream machen. Und da hocken Leute auch in Russland, die haben halt Ahnung von ihrem Handwerk. Natürlich sind es nicht die klügsten Menschen der Welt, aber die haben Ahnung davon. Und die haben wahrscheinlich, und die gucken auch, ob es diese Möglichkeiten gibt, weißt? Die schauen ja auch in die Zukunft, was passieren könnte. Und die wissen das einfach, weißt? Ja, also habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Was, Gustavo, du warst eine ganze Weile still. Magst du was beitragen? Ja, ich hatte hier zum Teil erhebliche technische Probleme. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Auf jeden Fall bist du gerade um 25% röter geworden. Ja. Okay. Das heißt also, ich habe unbedingt nach einer Lösung gesucht. Offensichtlich hat mich das etwas überfordert. Psychisch und physisch. Nein, es ist so, dass ich weiß nicht wieder, was jetzt über Syrien gesagt worden ist zwischenzeitlich. Die Unterbrechung, die ich erlitten habe, war ja mitten in einem Satz zum Thema des Syrien-Einsatzes der russischen Streitkräfte. Ja, wir besprechen schon. Wir sind jetzt bei Trump. Wir können, über Syrien können wir später reden nach Trump, aber wir sind jetzt besprechen das Ende des Films, wo es um Trump und russische Hacker geht. Weil das, glaube ich, die Frage ist halt, und die Diskussion zwischen mir und Sally ist, Sally sagt, ja, alle machen das, alle Länder oder Großländer oder Mächte versuchen quasi die innere Politik von anderen Ländern zu beeinflussen mit Spionage, mit Tracking und so weiter. Und da gebe ich ihm recht, klar, aber was momentan in der Presse oder in Amerika diskutiert wird oder worüber diese Historie, über diese Historie geht, ist, dass Russland tatsächlich Trump zum Präsidenten gemacht hat, wirklich. Das war so die entscheidende Macht. Und das, ja, aber ich glaube, das schreiben sie nur, weil sie sich nicht trauen zu schreiben, 4chan hat Trump zum Präsidenten gemacht. Ich weiß oder genau, dass halt Clintons Identitätspolitik gescheitert ist. Dass er halt gesagt hat, 50% der Trump-Wähler sind Basket of Deplorables und sowas. So ja, okay, mein Satz war aber wirklich scherzhaft gemeint. Ich glaube nicht, dass 4chan Trump zum Präsidenten gemacht hat. Das war ein Scherz. Ja, ja. Mal in die Kamera. Aber es gibt Leute, es gibt ja auch teilweise Journalisten, die das irgendwie behaupten, gell? Gerade so diese Internet-Meme-Leute, die Pepe den Frosch benutzen und sowas. Und dann fällt ja immer der Begriff Alt-Right, bei dem alle irgendwie gar nicht wissen, was eigentlich die Alt-Right ist. Leonid, also die Frage ist ja, und ich glaube, wie gesagt, also nur, dass ich mich nochmal wiederhole, falls es nicht klar war, wenn sie willentlich Trump wollten, Russland, dann nicht, weil Trump besser ist, also total geil, sondern weil Clinton eine viel größere Gefahr für russische Interessen ist, weißt? Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Wobei man auch sagen muss, und das weiß man ja, dass Trump auch wirtschaftliche Beziehungen zu Russland hatte, zu russischen Unternehmern, da auch Investitionen bekommen hat von denen und sowas. Aber es ist auch so sehr sprachliche Sache. Er war 2013 bei Miss Universe in Moskau, weil ihm Miss Universe gehört. Dann ging es darum, dass er irgendwelche Kontakte mit einer russischen Bank hatte, Alpha Bank. Fake News. Ja, auch wenn, ja, okay, weißt du, so eine Unternehmen wie er haben Kontakte in der ganzen Welt. Sie reden jeden Tag über irgendwelche Banken. Es ist, weißt du, es ist, ja, okay, er hat ein Konto bei Alpha Bank. Auch wenn er ein Konto bei Alpha Bank hatte, irgendwann, heißt das nicht, dass er russischer Spion ist und Manchurian Candidate, weißt du, das ist einfach Historie, meiner Meinung nach. Gut, Putin selbst bei den Interviews mit Stone stellt auch die Frage, nehmen wir an, es hätte einen Hackerangriff gegeben durch eine andere Nation im Rahmen des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten. Was hätte es denn tatsächlich für eine Auswirkung gehabt? Also gehen wir davon aus, Russland hat tatsächlich, auch wenn Putin das natürlich vehement bestreitet im Rahmen der Interviews mit Stone, Russland hätte bewusst etwas gehackt. Wäre das wirklich wahlentscheidend gewesen? Weil ich hatte so das Gefühl, und das, da verlassen wir Russland, dass die Lager relativ gefestigt waren, dass es relativ wenige schwankende Wähler gab in den Vereinigten Staaten und dass dann diese Nachrichten über geleakte Mails von Clinton vielleicht nicht allzu ausschlaggebend gewesen sind, weil einfach die Antipathien zweier politischer Gruppen und auch gesellschaftliche Gruppen aufeinander zu groß gewesen sei, als dass tatsächlich jemand, der eher dazu neigte, Trump zu wählen oder umgekehrt eher jemand dazu neigte, Clinton zu wählen, sagt, okay, ich wähle jetzt Trump. Also ich denke nicht, dass selbst wenn Russland einen Hackerangriff tatsächlich durchgeführt hätte auf die Wahlkampagne irgendeines Kandidaten in den USA, dass tatsächlich wahlentscheidend gewesen wäre. Ja, und wenn man sich die Wahlumfragen anguckt, Clinton hat ja übelst viel verloren, als Comey wieder die Untersuchung aufleben lassen hat. Und da, wenn man sich dann die Umfragen anguckt, dann ist es halt bei Clinton auf einmal wieder voll runtergegangen. Und das erklären sich halt auch viele politische Analysten und sowas damit, dass die Leute halt auch viele so dachten, okay, jetzt ist wieder das mit den E-Mails. Ich dachte, das wäre gegessen, aber anscheinend ist da ja doch wieder was dran. Übrigens den Trump feuern hat lassen, jetzt vor einem Monat oder wann das war. Ja, ganz genau. Hat Clinton durch eine geringere Wahlbeteiligung der Minderheiten verloren. Das war, glaube ich, das Ausschlaggebende. War es der Minderheiten? Ja, sicherlich. Also oder der weißen Bevölkerung? Nein, also die Hispanics und auch die Afroamerikaner haben eine viel geringere Wahlbeteiligung aufgewiesen beim letzten Wahlgang, bei der letzten Präsidentschaftswahl, als noch unter Obama. Ja, ich glaub, das heißt, und das war der ausschlaggebende Punkt. Und nicht, ob irgendwie paar Tausend sich entschlossen haben, vielleicht doch noch Trump zu wählen, anstatt Clinton, wegen der geleakten E-Mails. Wir vergleichen hier gerade die geleakten E-Mails. Und natürlich ist da gerade auch in der DNC, also der Democratic National Committee, also der Partei der Demokraten als Vereinigung, natürlich ist da auch teilweise echt viel Scheiße passiert. Vor allem, weil sie Bernie Sanders mehr oder weniger wissentlich halt weghaben wollten als Kandidaten. Aber wenn man sich mal diese E-Mail-Leaks anguckt und mit dem vergleicht, was Trump jeden Tag für einen Scheiß gesagt hat, ja, für einen Blödsinn, Skandal nach dem Skandal, der hat nur einen Mund aufgemacht und du dachtest dir so, was zum Teufel? Und wenn man dann noch irgendwie sagt, aufgrund der E-Mails hat Clinton verloren, weißt du? Das ist natürlich absurd, absolut. Und das... das sagt auch Putin bei den Interviews, dass also nicht nur, dass es keinen staatlichen Auftrag gab, durch die russische Regierung in den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten einzugreifen, auf irgendeine Art, schon gar nicht auf einer solchen illegalen Art und Weise wie das Hacken von E-Mail-Konten der Demokraten, sondern er fragt sich auch, gehen wir davon aus, uns wird das nach wie vor unterstellt, welche Auswirkungen hätte es gehabt? Und ich denke, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Trump, also aus einer politischen Logik, aus dem, was wir aus Europa und auch aus den Vereinigten Staaten aus den letzten 150 Jahren im Rahmen von Wahlkämpfen als Erfahrung haben. Trump hat das alles über Bord geworfen und ihm war alles komplett egal. Ihm war es egal, irgendwie nach wie vor dann irgendwelche Frauen zu dissen, mit denen er einen Diss hat, als er noch irgendwie Host war irgendeiner Sendung. Ihm war es egal, zu sagen, ich lasse keine Muslime mehr ins Land rein. Ihm war es egal, ganz Lateinamerika aufzubringen, wenn er sagt, ich baue keine Mauer, hier kommen keine Latinos mehr rein. Also ihm war alles egal. Und deswegen, selbst, es ist fast so, man hatte schon stellenweise, habe ich mir, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, also wenn ich absichtlich eine Wahl verlieren wollte, hätte er, also als ob er tatsächlich darauf ausgewiesen wäre, wie weit er gehen darf. Und er konnte so weit gehen, wie er wollte. Er konnte einfach nicht verlieren, weil es einfach, weil die Zeit für die Demokraten einfach abgelaufen war. Das heißt also, nach dem Obama-Schwung war es einfach wieder Zeit für was anderes. Und ich weiß nicht, gut, Trump hat davon profitiert, er hat auch davon profitiert, dass die anderen republikanischen Kandidaten allesamt auch alle Clowns waren. Bis auf Jeb Bush, den Bruder vom Bush-Clan, den sowieso, der war der größte Clown. Der war der größte Clown. Außerdem haben die US-Amerikaner auch eines ganz klar gesagt. Wir wollen keine Dynastien. Wir wollen nicht wieder diese Spielchen Clinton oder Bush. Das heißt also, deswegen hatte Jeb Bush, denke ich, auch überhaupt von Anfang an keine Chance. Und die anderen waren einfach genauso Clowns wie Trump. Vielleicht ein bisschen seichter, aber es gab ja diesen Gehirnchirurgen, ich weiß nicht, wie der hieß. Carsten. Wenn die Juden Waffen gehabt hätten, absolut, und solche dann wäre der Holocaust nicht passiert. Ja, ich meine, wenn du dir anschaust, das war wirklich ein Zirkus. Alle republikanischen Kandidaten, Ted Cruz, auch ein... Aber nur eine Kleinigkeit. Das ist nämlich auch, finde ich, ein entscheidender Punkt, weil bei den Republican und Democratic Primaries, die Demokraten hatten insgesamt 6 Kandidaten. Bei den Republikanern waren es 19, glaube ich, oder? 17 oder so, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Ja, ja. 17 Leute, und dann kommt halt Trump und der muss halt nur eine Performance irgendwie abliefern und die wissen halt nicht, wie sie reagieren sollen, und dann, na klar, der hatte halt einen Vorteil, weil er halt in dieser Masse aufgefallen ist. Ich glaube, wenn er von Anfang an gegen Kasich, Cruz, Rubio nur angetreten wäre, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob er gewonnen hätte. Ich glaube, er hätte gegen Rubio und Cruz gewonnen. Rubio und Cruz. Aber jetzt zu Russland wahrscheinlich. Genau. Ich will kurz zum Film kommen. Ich finde, dass dieser Teil über Trump und die amerikanische Wahlen, das war erstaunlicherweise für mich, ich bin kein Putin-Fan, aber das war der Teil, wo ich Putin tatsächlich zustimme oder zugestimmt habe. Und generell finde ich momentan alles, was Putin über diese Vorwürfe sagt, auch im Interview für Megyn Kelly, da muss ich ihm zustimmen, weil das, was gerade in Amerika abläuft, das tatsächlich, das macht ihn noch stärker, glaube ich. Weil, ja, im Prinzip sagt er absolut objektive und vernünftige Sachen. Oder? Wer, Putin oder Trump? Putin. Putin im Film und im Interview für Megyn Kelly und so weiter. Alle diese Vorwürfe lehnt er absolut richtig ab, oder? Ja, ich finde, er macht das sehr geschickt. Er braucht sich dazu nicht zu äußern. Er sagt auch immer wieder, das Problem ist jetzt nicht, welche andere Nation einwirkt auf den Wahlprozess in den Vereinigten Staaten. Das Hauptproblem, die Wurzel des Ganzen, ist ein innergesellschaftliches Problem der USA selbst. Das ist ein innenpolitisches Problem der USA. Und das sagt er auch in den Interviews, und ich bin da auch seiner Auffassung. Selbst wenn er den Auftrag gegeben haben sollte, im Wahlkampfprozess in den Vereinigten Staaten einzuwirken, der Grund des Konflikts, wenn man hinter diese Fassade blickt, wer sich wann von Russland beeinflussen ließ oder leaken ließ, ist ein innenpolitisches Problem der USA. Und Putin erwähnt dann auch, und das tun die westlichen Medien zum Beispiel nicht, Putin erwähnt dann auch, es gibt ja diesen Konsens, unisono in den westlichen Medien, dass alle Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten, ich glaube, das sind auf Bundesebene 27 an der Zahl, ich glaube, diese Zahl habe ich im Kopf, 27, die dann alle unisono behaupten, es hätte tatsächlich einen Hackerangriff aus dem Ausland gegeben, sogar aus Russland. Das wird dann so in den Medien präsentiert, in den USA und in Westeuropa. Putin selbst sagt aber auch, ich persönlich, das sagt im Interview, habe mich mit allen diesen Berichten, all dieser Nachrichtendienste der USA auseinandergesetzt und es gibt diesen Konsens nicht. Das heißt also, du siehst ja auch kaum eine Publikation zu den Berichten der Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten, aus dem tatsächlich ersichtbar ist, okay, es sind tatsächlich allesamt ausnahmslos der Ansicht, dass es einen solchen Hackerangriff gegeben hat. Und wenn, welche Quelle tatsächlich dafür verantwortlich gewesen ist. Denn selbst die behaupten, selbst die Nachrichtendienste in ihren entsprechenden Berichten fest behaupten, dass es einen solchen Hackerangriff gegeben hat, verweisen darauf, dass es vielleicht eine russische Quelle ist. Und das heißt, darauf geht Putin ein und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Denn ich denke, wenn dem nicht so wäre, würde er auch jetzt nicht auf diese Nachrichtendienste und ihren Berichten eingehen. Und Oliver Stone lässt das auch so einwirken. Das heißt also, er besteht nichts, wie das zum Beispiel ein Bill Maher in den USA täte. Das ist nämlich so, Bill Maher seit Wochen spricht dann jedes Mal, wenn er einen Konservativen zu seiner Sendung in den USA einlegt, ja, was weiß ich, okay, die Russen haben euch gekauft, euch Trump-Anhänger und euch Mitglieder der Trump-Regierung. Alle 27 Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten sind dieser Auffassung. Nein, Putin belegt, also beziehungsweise er sagt, das ist nicht der Fall gewesen. Das heißt, letztlich, ich weiß nicht, welche, weil Stone spricht nicht selbst, sondern Stone hat diesen Stil, Zitate oder beziehungsweise Bildmaterial einzufügen, das für ihn spricht, damit er selbst nicht explizit zum Ausdruck bringen muss im Rahmen seiner Gespräche mit den Interviewten. Und ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das war das Snowden, der dann auch sagt, es gab vielleicht ein Einwirken von russischen Hackern, die aber nicht in Auftrag des russischen Staates gearbeitet haben. Ich glaube, das war Snowden oder war das Assange? Also auf jeden Fall wird das dann so gezeigt, dass es dann tatsächlich auch dann Material gäbe, das belege, dass es vielleicht russische Hacker gab, jedoch, dass da kein staatlicher Auftrag dahinter stand. Ich finde dann auch, dass Putin sehr gelassen darauf reagiert und sagt, was soll ich hier großartig noch abschreiben? Es ist nicht meine Angelegenheit. Das betrifft nur die Vereinigten Staaten und das sind die Lage innerhalb der Vereinigten Staaten, die sich dann mit so etwas selbst zerfleischen. Na gut, im Prinzip ja, wie gesagt, ich bin deiner Meinung, Gustavo, dass es natürlich super übertrieben wird. Ich würde, glaube ich, wir sollten schon langsam zum Ende kommen. Lass uns kurz die Person von Stone besprechen. Warum macht er solche Filme? Warum hat er solche Filme, hat er diesen Film gemacht? Weil meiner Meinung nach ist er so eine typische amerikanische Linke, der die amerikanische imperialistische Regierung hasst und die vor allem die Außenpolitik von Amerika hasst. Und ich glaube, er geht von dieser Logik aus, dass die Feinde meine Feinde sind, meine Freunde sind im Prinzip. Ja, weil sowohl Castro als auch Chavez als auch Putin Feinde von Amerika sind oder beziehungsweise von der amerikanischen Regierung. Und deswegen sympathisiert er mit solchen Leuten. Und sein Sohn zum Beispiel, Sean Stone, arbeitet bei Russia Today in Amerika, hat eine Talkshow da. Sehr wichtiger Fakt übrigens, ne? Nicht vergessen. Aber ich will nicht sagen, dass, aber ich glaube nicht, dass Stone diesen Film gemacht, weil sein Sohn bei RT arbeitet. Ich glaube, sein Sohn arbeitet da. Er arbeitet da, aber es zeigt einfach nur tatsächlich, ich sag mal so, Erbschuld und so weiter existiert nicht, aber man sieht einfach nur, wo, ich sag mal so, dass diese gesamte Familie vielleicht etwas leicht anti-amerikanisch eingestellt ist. Also ich meine, sein Sohn ist Amerikaner, arbeitet bei Russia Today, also das ist schon, das könnte man zum Beispiel in Deutschland schon fast gar nicht vorstellen. Stell dich vor, keine Ahnung, was ist ein wichtiger deutscher Regisseur? Til Schweiger. Ja, genau. Stell dir vor, die Tochter von Til Schweiger würde jetzt bei RT oder für Sputnik arbeiten. Das würde nicht mehr aus den Medien rauskommen, glaube ich. Ja, aber ich glaube, er macht das ehrlich. Ich glaube nicht, dass er so halt von Russen gekauft ist oder so. Ich glaube, er macht das ganz ehrlich und er ist an sich eine gute Person und eigentlich ein Beweis, dass Amerika ein demokratisches Land ist. Weil solche Personen mit solchen politischen Gesinnungen darf in Amerika Filme machen, Millionär sein und so weiter und so fort. Ja, klar. Ich habe auch nie gesagt, dass das aus irgendwelchen anderen niederen Gründen ist. Ich glaube schon, dass sowohl er als auch sein Sohn davon überzeugt sind, dass in diesem Fall die USA die Bösen sind. Also ich glaube schon, dass sie da aus purem Idealismus handeln. Und wenn es dazu noch Geld gibt, warum nicht? Salle, was glaubst du? Ich weiß nicht, das geht... Ich weiß, ich tue mich da immer irgendwie so schwer, bei so Sachen irgendwie was Definitives zu sagen, wo ich nicht 100% so den Durchblick habe, weil ich das irgendwie nicht deuten kann. Ich glaube, ich finde einfach, ihr habt das eigentlich schon so gut auf den Punkt gebracht. Okay, dann machen wir es anders. Was für ein Gefühl, ich meine, du hast ja jetzt wirklich 4 Stunden Putin gesehen, was für ein Gefühl hast du von der Persona Putin? Hat sich irgendwas in dir geändert oder wurdest du in deinem Bild eher bestätigt? Eher bestätigt, weil ich gemerkt habe, weil, ja klar, ist ja nicht das erste Putin-Interview, das es gibt, aber er schafft es wirklich sehr gut zu relativieren, sich als Opfer darzustellen, irgendwie so zu tun, als ob Russland hier gleichwertig wäre mit Amerika. Weißt du, er weist auf legitime Sachen hin, die zum Beispiel Amerika macht, die beschissen sind. Aber ich meine, trotzdem kann ich in Amerika als Journalist ohne Probleme meine Meinung sagen, zum Beispiel. In Amerika oder in Russland wirst du halt wegen jeden Scheiß verknackt, was wie zur Ukraine-Krise zum Beispiel mit den, wie heißt der Verein, Mütter von Soldaten oder sowas, ich weiß gerade gar nicht. Oh, jetzt erlassen wir ein Gesetz, das sagt, dass ausländische Bezahlungen macht dich zu einem Volksverräter oder so eine Kacke. Weißt du, so unterdrückst du halt. Und es ist halt ausländischer Agent heißt es. Ja, oder ja, genau, Agent. Das ist auch so ein geiles Wort, so Go-Go-Gadget. Und er stellt halt immer wieder diese falsche Äquivalenz auf, als ob wirklich Russland so die lupenreine Diktatur wäre. Demokratie, ja. Aber wie gesagt, er nutzt einfach diese Ressentiments, dieses Anti-Amerikanismus, witzigerweise, da damals eher so aus dem linken Kulturkreis kam, und ich meine jetzt nicht Sowjetunion oder so, aber auch hier in Deutschland, und jetzt kommt es halt eher, dieser Anti-Amerikanismus hört man auch ganz oft aus dem rechten Spektrum, weil auch Putin natürlich ist auch ein Fan von so Leuten, sage ich mal, hier in Deutschland, weil er so, sage ich mal, diese nationale Identität ganz stark auch in den Vordergrund gerückt hat, was auch immer das den Leuten gemacht hat. Wie gesagt, das haben wir auch mal im Video gemacht, jeder Rechte oder Patriot oder Nationalist wäre unter Putin im Knast. Das kann dir Leonid auch nochmal bestätigen. Genau, ich habe darüber auch ein Video gemacht, weil es gibt in Russland auch so eine Sozialisten, sage ich mal so, wie quasi Martin Sellner oder Björn Höcke. Und die sitzen entweder sitzen im Knast oder werden einfach verfolgt, weil das auch so eine Ideologie, die nicht so zugunsten Putin ist. Putin ist an sich ziemlich multikulti. Ja, klar, so machtmäßig natürlich, klar. Aber ich meine, ihr könnt ja nicht verneinen, dass er nicht immer wieder dieses Nationalitätsgefühl immer und immer wieder in den Vordergrund stellt. Vor allem, was war seine Begründung mit den Anti-Homo-Gesetzen? Ja, Tradition, bla, Russland. Aber er hat auch genau dasselbe zu den 15 Millionen, ich weiß, 15 Millionen Muslime oder 15% Muslime. Seht es mir nach, es ist spät, gesagt. 15%, genau, danke. Er hat gesagt, diese Leute, das sind Russen für mich. Sie gehören dazu, sie sind nicht anders und so weiter. Sie gehören zu uns, weil sie von hier kamen, sie sind hier sozialisiert und Nein, stopp. Also er sagt nicht, sie sind hier sozialisiert. Das sind ihre angestammten Siedlungsgebiete. Tschetschenen, Tataren, Inguschen und so weiter. Das sind Völker, die auf die faktisch zu Russland gehören, weil sie schon immer... Moment. Er redet von Muslimen, die in Russland leben. Nicht in Tschetschenien, nicht in Ingushetien. Nein. Er sagt, das ist ja auch Russland. Er spricht von der Russischen Föderation. Und diese 15%, das sind diese muslimischen Minderheiten in der Russischen Föderation. Das sind die Tataren, das sind die Tschetschenen, das ist dann Dagestan, das sind die Tscherkessen im Kaukasus. Ja, gut, von mir aus. Aber sein Konsens, der Konsens ist, für ihn sind, die Leute gehören zu uns, ganz einfach. Er hat da absolut keine... Ja, weil sie schon immer dort gesiedelt haben. Die sind ja nicht zugewandert, sondern sie siedeln da schon seit Tausenden von Jahren als Ethnie. Sie sind dann vielleicht im Laufe der Geschichte durch die Herrschaft der Mongolen vielleicht islamisiert worden, durch eine Art der Goldenen Horde, wie die Tataren oder wie auch vielleicht die Tschetschenen durch Einflüsse aus Persien und Osmanischen Reich. Aber sie haben dort immer gesiedelt. Sie stammen aus dem Gebiet. Das heißt also, Russland kann nicht sagen, das seien politisch oder historisch keine Staatsbürger Russlands. Es gibt da, weil sie aus den Gebieten stammen. Das sind keine Migranten. Ja, ich will kurz sagen, Saleh, was du meinst und die Nation. Er meint russische Nation und nicht im ethnischen Sinne. Er sagt Nation, und was du sagen möchtest, ist eher, er spielt mit diesen patriotischen Gefühlen. Ja, ja, und, ja. Und dieser sagt, Russland ist ein Reich. Das ist das, dieses, für die Russen ist dieses Gefühl vom Reich sehr wichtig. Aber es ist kein Nationalismus im europäischen Sinne, wo es um Ethnie geht oder, weißt du, sogar um die Kultur ein bisschen. Ja, klar, aber wie gesagt, wenn du dir halt anguckst, als die Krim danach annektiert wurde und so, was für Reden er darüber gehalten hat und die Geschichte und der Geburtsort und und als das wer war da, wie ist dieser Mythos, welcher König oder Zar hat da das Christentum angenommen, ich weiß gerade gar nicht. Ja, Wladimir, heißt irgendwie auch Wladimir. Ach so, ja. Ja, weißt du, so halt die ganze Sache. Oder, weißt du, immer wieder das Gleiche. Ich muss dir hier recht geben, in diesem ukrainischen Konflikt hat er tatsächlich diese nationalistische russische Karte gespielt. Like, hast du recht. Ja. Weißt du, ich will ja nicht sagen, er macht es immer, aber er hat es halt auch für sich monopolisiert. Er hat, wie wir es schon am Anfang dargestellt haben, seine Geschichte, Erfolgsgeschichte, sage ich mal, vom Tellerwäscher zum Millionär oder wie das auch immer heißt, hat er halt aufs Land übertragen. Und Ethnie spielt halt dann auch eine wichtige Rolle, halt so auch gerade im Ukraino-Konflikt oder halt in Georgien, das sind Russen. Und jetzt gibt man den Leuten mal in Nordossetien russische Pässe auf einmal. Weißt du, das erwähnt er halt nicht, dass das gegen internationale Richtlinien verstößt, einfach ausländischen Bürgern einfach deine Staatsbürgerschaft zu geben. Weißt du, dadurch legitimiert, weißt du, das sagt er dann halt nicht. Und das finde ich halt sehr gefährlich. Aber was ich halt ziemlich krass finde, dass die Leute so auf ihn reinfallen. Und das ist so ein ganz allgemeines Ding. Klar, es gibt amerikanischen Imperialismus. Also irgendwann sollte man das ja gecheckt haben, wenn man sich ein bisschen mit Politik auseinandersetzt. Das heißt aber nicht, dass nur, wenn man gecheckt hat, dass es amerikanischen Imperialismus gibt, dass die Gegner des anti-amerikanischen Imperialismus automatisch die guten Menschen sind. Weißt, was ich meine? Deswegen ganz genau. Der Gegner meines Gegners ist nicht unbedingt mein Freund. Und das ist halt, das ist eine extrem falsche Äquivalenz. Es geht mehr in Richtung, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und das ist in dem Fall Oliver Stone und Amerika. Die sich streiten und Putin kann sich schön als Opfer darstellen und sagen, hey, guck mal, seht ihr, wie toll ich bin? Seht ihr, wie großartig ich bin? Und ihr streitet darum, wer mich quasi... Glaubt ihr dann, dass dieser Film eher so negative Wirkung hat als positive? Weil ich kann sagen, dieser Film wird von der russischen Presse super gefeiert. Wie gesagt, diese Woche läuft im russischen Fernsehen als Teil von Propagandamaschine. Ja, okay, aber positiv und negativ auswirken auf was? Wo ist der? Ich meine, dass er zum Beispiel so quasi ein positives Image für Putin schafft, was eigentlich nicht stimmt. Und Saleh sagt, dass es sogar gefährlich ist. Es ist auf jeden Fall, Putin kommt auf jeden Fall super weg. Also die Sache ist halt, er kommt rüber, als wäre er dein netter Nachbar von dem Mann, mit dem du Sachen, der die ganze Zeit coole Sachen erlebt und dich so ein bisschen teilhaben lässt. Putin wirkt super freundlich und nett und denkst dir, wow, mit dem Kerl könnte ich abhängen, das ist ein cooler Dude. Und ich habe das Gefühl, das war auch Ziel Oliver Stones. Deswegen verstehe ich auch, wieso er so sauer war, als Colbert ihn in der Show richtig geroastet hat, wo er gesagt hat. Absolut richtig, darauf wollte ich eingehen. Nämlich, welche Konsequenzen hat das für Stone in den Vereinigten Staaten selbst? Und du hast Colbert genannt, in seiner Late-Night-Show fährt er direkt Oliver Stone an und sagt, was willst du uns hier verkaufen? Ja, also wieso machst du hier so eine Propagandashow für Putin? Er macht das ein bisschen dezenter, er fragt ihn ein bisschen dezenter, aber das ist so der Grundtenor seiner Frage. Und das in einer Late-Night-Show, in der es eigentlich nur darum geht, sich ein bisschen zu bespaßen. Und da wird Colbert eigentlich todernst. Das heißt, Putin, das ist ja das Witzige, in der letzten Episode, am Ende des vierten Teils, verabschiedet, sieht man auch eine Aufnahme, wie sich Putin von Stone verabschiedet und Stone auch explizit sagt, sie werden wegen dieser Dokumentation auf jeden Fall noch zu Hause Probleme kriegen. Das sagt tatsächlich Putin zu Stone zum Abschied. Und ich denke, dass Stone ist dagegen inzwischen resistent, denn er hat die ganze Show schon erlebt, als er dann mit Castro die Interviews führte, mit Hugo Chavez. Das heißt, er macht das das macht er nicht zum ersten Mal. Und er weiß, dass viele ihn dann bashen würden oder werden nach wie vor dann auch jetzt zum dritten Mal nach Castro und Chavez mit dieser Geschichte von Putin, von wegen, ja, du verkaufst uns hier Propaganda. Ich glaube, es kann ihn auch nicht so hart jucken, denn, seien wir ehrlich, der Kerl ist Multimillionär. Das heißt, selbst wenn man ihm jetzt die Bezüge und alles Mögliche, wenn man ihn komplett wie einen Aussätzigen behandeln würde, hat aber noch seine Millionen und kann bis zum Rest seines Lebens chillen. Also er hat tatsächlich ein viel geringeres Risiko als zum Beispiel wir. Wenn wir jetzt ein Interview mit Putin machen würden und wir würden ihn als den Helden unserer Zeit darstellen. Wir hätten echt Probleme danach, Jobs und sonst was zu kriegen. Und unser Leben wäre definitiv um einiges schwerer geworden. Naja, aber ich muss sagen, es gibt diesen deutschen Journalisten, der solche Filme für ZDF über Putin macht. Er hat sogar ein Buch geschrieben. Muss mal gucken, wie er heißt. Thilo Jung hat sogar mit ihm ein Interview gemacht. Ihr lebt ganz gut in Deutschland. Weißt du, ich glaube, du bespitzt es auch ein bisschen, oder? Es ist noch nicht, es ist nicht so, keine Ahnung, nicht wie Chapo oder so. Mikro. Ja, gut, von mir aus, klar. Aber wenn wir zum Beispiel angenommen, wir wollten eine Karriere im Medienbereich machen, ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Also, wir könnten immer noch Bauarbeiter werden oder so. Das wäre, glaube ich, kein Problem. Aber also, wenn wir halt eine Propagandafilm über Putin gemacht hätten, kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Ja, du meinst nur, dass du nach Russia Today in Deutschland kaum einen Job finden würdest? Ich glaube tatsächlich eher nicht. Also ich glaube nicht, dass Jasmin Kosubek zur Tagesschau wechseln könnte, wenn Russia Today eingestampft wird. Ich glaube nicht, tatsächlich. Was ich halt irgendwie an der Doku, oder was heißt an dem Interview, halt wirklich kritisiert. Ich habe kein Problem damit, wenn man Softball-Questions irgendwie fragt. Aber da geht's halt nicht um irgendeinen Typ oder einen Schauspieler unbedingt. Es ist halt wirklich ein Staatsoberhaupt, bei dem man wissentlich weiß, dass da wirklich die freie Meinung einfach unterdrückt wird und wirklich auf allen Ebenen einfach und dass da einfach eine Machtkonzentration herrscht, die in einer Autokratie, in der nichts nahesteht, weißt. Aber alles halt immer so dargestellt wird, als wenn das gar nicht so schlimm wäre, weil er hat ja diesen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben. Und da muss man, weißt du, und ich meine, ich hätte kein Problem damit, wären wenigstens 20-30% der Sachen irgendwie, wenn er mal krass nachgehakt hätte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat manchmal nur diese Einspieler gebracht und das war's. Und dann war es eher so ein Porträt von Putin, wie er einfach nur seine Meinung labert. Und dann war das halt irgendwie, es war für mich nur ein politisches Interview in der Hinsicht, dass es ein Politiker interviewt wurde. Aber ein politisches Interview für mich, denke ich mal, ist, dass man auch den politischen Themen nachgeht und nicht nur der Person, weißt? Das ist richtig. Also es ist auf jeden Fall, man könnte die Doku nennen, Putin und wie er die Welt sah. Das wäre, glaube ich, ein passenderer Titel. Oder The Putin Diaries von mir aus auch. Also letztendlich, es ist, Putin kann sich da großartig selber darstellen. Es hat investigativ hat das Ding wirklich kaum Wert, muss ich sagen. Es zeigt tatsächlich, und so wie wir es auch gerade schon nachgewiesen haben im ersten Teil, auch über sein Leben wird nur die Hälfte erzählt. Von daher, also, what's the point dieser Doku? Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, auch an die Leute, die gerade fleißig kommentieren. So, was hat diese Doku für einen Sinn für euch? Ja, ich meine, für mich ist wirklich so, dass es Es ist so ein Genre von Dokumentarfilmen. Oliver Stone trifft Feinde von Amerika. Nein, also Oliver Stone trifft nicht Feinde von Amerika, sondern Oliver Stone trifft die Parias. Ja? Also die, die niemand interviewen will. Die, die sowieso die Bösen sind. Und Oliver Stone benutzt diese Parias als Trainingspartner, als Sparringpartner, um seine Kritik an die Außenpolitik der USA zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel das, was Stone mehrmals erwähnt, und das, da hakt er auch immer wieder nach, und da geht es weniger darum, was Putin antwortet, sondern es geht tatsächlich nur die Frage als Aussage. Die Vereinigten Staaten, und ich meine, ich habe das so oft in der Doku gehört, dass ich, glaube ich, sogar die Zahl auswendig kenne, weil Stone die Frage faktisch nicht als Frage, sondern als Aussage jedes Mal in ein Interview reinschmeißt. Die Vereinigten Staaten geben dieses Jahr 630 Milliarden US-Dollar an fürs Militär aus. Das ist mehr als 10-mal so viel wie Russland und um ein Vielfaches mehr als das, was die folgenden 10 Staaten, inklusive China, Japan, Deutschland etc. zusammen ausgeben. Und das sind so Aussagen, die Oliver Stone bei solchen Interviews immer als Fragen tarnt. Aber das sind politische Aussagen von Stone. Und dann ist es vollkommen egal, was Putin dann sagt. Denn Putin kann dann einfach nur sagen, ja, wir haben nur ein Zehntel des Militärbudgets der USA. Und das macht Putin auch, der spielt dann mit. Putin ist ja nicht blöd. Und er degradiert sich aber auch bewusst oder unbewusst bei solchen als Frage getarnten Aussagen von Stone, selbst nur als Statist. Und das macht Stone oft. Und das immer wieder, und nicht nur bei Putin, das hat er auch bei Castro gemacht, das hat er auch bei Chavez gemacht. Er tarnt seine politischen Aussagen als Fragen an den Paria, an den Unerwünschten, an den Bösen, den er befragt. Ja, und lässt sie zum Wort. Und glaube ich, das ist eher seine Mission. Ich glaube, er sieht das eher so, ja, ich zeige einfach andere Seite ich glaube nicht, dass er tatsächlich nachhacken möchte. Weil er weiß, dass wenn er nachhacken würde, würde er vielleicht zum nächstes Mal nicht so eingeladen, weißt du? Weil er hatte das 2 Jahre gemacht und hätte Putin schon beim ersten Video gespürt, dass es irgendwie kritisch wird, würde er vielleicht zum zweiten Mal das nicht mehr machen. Ja, ja, klar. Also wir können sagen, hier, Oliver Stone präsentiert der fehlende Part. also ich glaube, zu dem Thema gibt es tatsächlich nichts zu sagen. Also ich glaube, wir sind da überraschenderweise tatsächlich alle auf derselben Linie, was die Doku angeht. Ich meine, Gustavo, du wolltest was über Syrien sagen, oder? Nein. Ich glaube, der Zug ist ein wenig abgefahren. Wir sind dann, glaube ich, schon... Wir kommen gerade jetzt zum Abrunden. Wir kommen ja faktisch schon jetzt zum Fazit. Es sei denn, ihr wollt explizit dann noch einen kleinen Schwenker rückwärts machen, um dann... Nein, ich will einfach erwähnen. Ich möchte ja auch nicht Sallys ideologischen Grundgerüst pulverisieren. Ein Deutscher will die deutsche Kultur repräsentiert sehen. Okay, Dennis, dann kommen wir langsam zum Ende. Ja, genau, würde ich sagen. Also, falls noch jemand in den Kommentaren noch irgendwas sagen will, was noch nicht gesagt wurde, abgesehen von der Tatsache, dass unsere Akzente uns so sympathisch machen, vielen Dank dafür. Hat noch jetzt noch irgendjemand was loszuwerden? Denn sonst würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war wieder ein Fest mit euch allen zusammen. Danke für die fast beständig 60 Zuschauer. Vielen lieben Dank an Sally, dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast und andere Punkte angesprochen hast, die wir vielleicht noch nicht so erwischt hätten. Ja, ich möchte mich auch wegen der technischen Schwierigkeiten, die ich hatte, entschuldigen. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr gestört hat. Nein. Also ich hab ja auch von Leuten Messages bekommen, von wegen, es hätte bei mir ein wenig gewirkt, fast wie eine Diskothek mit dem Blinken. Ich habe tatsächlich kurz einen epileptischen Anfall gehabt und Kopfschmerzen gleichzeitig, von daher alles richtig gemacht. Sally, wenn Leo, willst du noch schnell was sagen? Dann würden wir Sally das letzte Wort geben. Einfach danke an alle, danke an die Chat-Leute, danke an Sally und bis zum nächsten Video oder Livestream. Ja, ich möchte dann auch danke an alle. Sally, danke, dass du wieder dabei warst. Es ist immer wieder cool, dich dabei zu haben. Ich hoffe, dass du hast bald wieder Zeit. Mir schwebt da auch ein Thema vor, über das du in letzter Zeit kaum gesprochen hast. Identitätspolitik. Lol. Nein, okay. Aber nein, super. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Also ich kann dennoch, auch wenn ich die Interviews sehr seicht fand, kann ich es auch nur immer wieder empfehlen für Leute, die einen Einstieg brauchen. Jetzt nicht, um etwas zu vertiefen, sondern vielleicht einen Einstieg zum Thema Russland und Putin. Putin gibt euch eine Art Einstieg. Also das ist ein bisschen propagandistisch gemacht. Oliver Stone lässt ihm da viel Raum. Aber für all diejenigen, die ungefähr wissen wollen, wie die Situation in Russland aussieht, dient vielleicht als Einstieg. Gutes Schlusswort. Also wie gesagt, Sally, du darfst übernehmen und dann beenden wir es. Ja, alles klar. Danke nochmal für die Einladung. Finde ich ein sehr wichtiges Thema. Ist auch witzig, weil ich meine, wie lange ist Russland, Putin schon an der Macht irgendwie? Ich war da schon so jung, als er Präsident geworden ist und jetzt rede ich mit 31 Jahren immer noch über ihn. Aber wie Gustavo schon gesagt hat, diese Doku, man darf sie nicht für voll nehmen, man muss es hinterfragen, man muss kritisieren, dass Stone da nicht nachgehakt hat. Aber wenn man mal wirklich sehen will, was Putins Weltanschauung ist, beziehungsweise die Weltanschauung, die er nach außen transportiert und auch seiner Bevölkerung sagt, dann ist das eigentlich dafür das beste Material meiner Meinung nach, was es gibt. 4 Stunden lang, wenn ihr alles drüber wissen wollt, über Putins Meinung, dann solltet ihr euch die Doku anschauen. Alles klar, dann lieben Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder in unseren nächsten Videos. Schönen Abend noch. Danke und ciao. Danke an alle. Ciao.